Halleluja, ihr Lieben, kommt herein, auch nehmt die Plätze ein. Wir starten gleich durch. Herzlich willkommen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst heute Morgen. Halleluja, schön, dass ihr da seid. Schön, Halleluja. Wir sind so gesegnet worden gestern auf der Königsstraße, beziehungsweise auf dem Schlossplatz. Der Königsstraße, es war wirklich der Hammer. Gott hat so mächtig gewirkt, seine Gegenwart hat sich freigesetzt. Ich glaube, wie nie zuvor. Also war echt Hammer. Wir haben ein paar Fotos auch von gestern Abend noch. Ihr könnt es mal einblenden oben, genau. Okay, das war beim Predigen. Und genau, könnt ihr das nächste Bild nehmen. Genau, schaut mal, da haben sich allein beim ersten Aufruf, den ich gemacht habe, hier 10 Leute haben das Leben Jesu empfangen. Nur bei einem Aufruf. Insgesamt haben mindestens 22 Leute eine Entscheidung für Jesus getroffen gestern. Mindestens. Halleluja. Wollen wir das mal feiern? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Heilungen sind passiert, Wunder sind passiert. Die Stadt war so voll mit Menschen, weil da war der Familien- und Kindertag gleichzeitig auf dem Schlossplatz. Es waren sicherlich hunderte Leute, die das Evangelium gehört haben gestern, weil einfach die saßen da überall und wir haben gepredigt und wir hatten gute Lautsprecher. Halleluja. Also wir haben wirklich die Stadt mit dem Evangelium erfüllt gestern. Halleluja. Preist den Herrn. Das Lobpreisteam war total stark. Da hat sich so die Gegenwart Gottes freigesetzt. Am Schluss haben sie nur noch so gegroovt und so. Und da hat sich die Heilungskraft freigesetzt auf dem ganzen Platz. Dann haben wir nochmal Heilung freigesetzt. Leute haben Heilung empfangen. Es war ein Surfen in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt sind wir hier. Amen. Halleluja. Und erwarten das Wirken der Herrlichkeit Gottes heute Morgen hier. Amen. Bist du bereit, den Herrn zu erleben heute Morgen? Schau, ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht und zwar in Römer 5, Vers 1 bis 2. In der erweiterten Übersetzung heißt es folgendermaßen: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, lasst uns die Tatsache erfassen, dass wir Frieden mit Gott haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang durch Glauben zur Gnade, nämlich dem Stand der Gunst Gottes, in dem wir fest und sicher stehen. Und lasst uns freuen und uns rühmen in der sicheren Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben und zu genießen. Amen. Hast du heute Morgen eine sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben und zu genießen? Amen. Wer hat eine sichere Erwartung? Halleluja. Preist den Herrn. Wer ist von euch, ihr Lieben, ist heute Morgen zum ersten Mal in einem unserer Glory Life Gottesdienste? Für euch haben wir immer ein kleines Geschenk. Streckt einfach eure Hände aus, solange bis die Ordner bei euch sind. Hier sind auch noch einige. Da vorne. Okay, einfach. Streckt eure Hände aus, weil jeder, der zum ersten Mal da ist, bekommt ein kleines Geschenk. Haltet eure Hand so lange ausgestreckt, bis die Ordner bei euch waren und euch das Geschenk gegeben haben. Da hinten ist noch jemand. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute Morgen wollen wir wirklich erwarten, dass die Wunderkraft Gottes hier im Raum richtig explodiert. Mein Thema wird heute sein: Leben als Wunderwirker. Amen. Du bist bestimmt, als ein Wunderwirker zu leben. Halleluja. Christen sind dazu bestimmt, als Wunderwirker zu leben. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe: Du bist bestimmt, als ein Wunderwirker zu leben. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Also, lasst uns mit dieser sicheren Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, heute Morgen wirklich zu ihm kommen. Wenn du hungrig bist, einfach komm vor ihn. Ja, komm auch hier nach vorne. Wir wollen ihn hier vorne wirklich loben und preisen. Je näher du dran bist, umso besser. Lass uns sein Wirken erleben. Lass uns seine Herrlichkeit erwarten. Und lass uns seine Wunder ergreifen in Jesu Namen. Amen. Los geht's. dir. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Und lass uns mit dem Herrn noch ein bisschen tanzen. Bist du bereit? Halleluja. Der Herr tanzt gerne und du auch, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht wusstest. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Oh, wir lieben dich, Jesus. Du bist so gut. Du bist so wunderbar. Du bist hier. Danke, Jesus. Du bist hier. Jesus, ist alles, was du brauchst. Komm zu Jesus. gekommen. Oh, oh, oh, oh. Für immer angekommen, für immer angekommen, für immer angekommen im Vaterhaus. Oh, oh. Wir sind angekommen, wir sind angekommen, wir sind angekommen. Unser geliebter Vater. Oh, oh, oh. Oh, du liebst uns so. Du liebst uns so. Oh, du liebst uns so. Du liebst uns so. Du liebst uns so. Wir sagen Danke. Sag ihm heute Morgen Danke. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Liebter Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Unser geliebter Vater. Du bist alles für uns. Oh, danke, Herr. Danke, dass du hier bist. Halleluja, danke für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass die Suche ein Ende hat und dass wir dich gefunden haben. Der Herr, du hast uns gefunden und wir haben dich gefunden. Nie mehr alleine, nie mehr getrennt von dir. Für immer in dir, für immer mit dir zusammen. Für immer im Vaterhaus. Und wir preisen unseren Herrn, der sein Leben hingegeben hat, damit wir gerettet sind, geheilt sind, befreit sind und hochversetzt. deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Für alle Zeit. Jesus ist Sieger. Für alle Zeit. Halleluja, Jesus ist Sieger und was du gerade gesungen hast, durch seine Wunden sind wir geheilt, ist die Realität, es ist die Realität nicht auf der natürlichen Seite zunächst einmal, nicht vom Menschlichen unbedingt, nicht von dem, was Menschen sagen, nicht hier in diesem irdischen Reich, sondern es ist die Realität in seinem Reich. Im himmlischen Reich, im Reich der Herrlichkeit Gottes. Und weißt du, wenn du diese Realität auch hier im Sichtbaren, hier auf der Welt erleben möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich mit seinem Reich verbindest. Dann ist es wichtig, dass du diesen Schritt gehst heraus aus dem Schauen auf das Natürliche. Und dass du ernst machst mit dem, was das Wort Gottes sagt in Epheser 2, Vers 6. Nämlich, dass wir in Christus Jesus versetzt sind an himmlische Orte. Halleluja. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Wir sind zu Hause an himmlischen Orten. Und weißt du, von dort her bringen wir die Kräfte der zukünftigen Welt in diese Welt. Von dort her erfüllen wir das Gebet von Jesus, der gesagt hat, Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wie in dieser himmlischen Welt, so auch hier auf Erden. Wir werden zu einem Kanal für die Realität der Herrlichkeit Gottes. In dem Moment, wo wir uns verbinden im Geist, wo wir loslassen von uns selber, wo wir loslassen vom Natürlichen, wo wir loslassen von dem, was uns gerade noch beschäftigt hat, wo wir loslassen von unseren Fragen, wo wir loslassen von unseren Ängsten, wo wir loslassen von unseren Zweifeln, wo wir loslassen und wo wir einfach uns mit ihm höher nehmen lassen, an den Ort, den er für uns bereitet hat durch sein Erlösungswerk, nämlich an diesen himmlischen Ort der Herrlichkeit Gottes. Dort ist alles bereits vollbracht. Dort ist deine Heilung, für die du vielleicht heute Morgen hierher gekommen bist, bereits vollbracht. Dort ist dein Wunder, das du vielleicht brauchst in deinem Leben, bereits vollbracht. Dort ist es schon geschehen. Also verbinde dich mit diesem Raum der Herrlichkeit, wenn wir jetzt dieses nächste Lied singen. Vergiss alles andere um dich herum. Und mach dir nur noch bewusst, dass du in seiner Herrlichkeit stehst, dass du in diesem Raum des Geistes stehst, dass du in diesem himmlischen Raum, in dieser himmlischen Dimension stehst, in der alles bereits vollbracht ist, in dem du durch seine Wunden bereits geheilt bist, in der jedes Wunder bereits geschehen ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Your glory, yes. Sein Geist möchte dich neu erfüllen, von Kopf bis Fuß. Hier sind einige, die sind so trocken und haben es noch nicht mal wirklich gemerkt. Aber heute Morgen möchte er dich füllen mit seinem Geist ganz neu. Oh, sein Geist ist hier heute Morgen. Hier sind einige, du bist noch nie wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden in deinem Leben. Noch nie wirklich hast du erlebt, wie diese Übernahme stattfindet in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Er möchte dich erfüllen heute Morgen. Oh, er möchte dich erfüllen heute Morgen. Komm einfach ganz schnell hier vor die Bühne, wenn du erfüllt werden bist mit dem Heiligen Geist. Weil da ist eine Erfüllung. Oh, da ist eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist heute Morgen vorbereitet. Komm da hier nach vorne, mach da hier, lass hier so ein bisschen Platz. Halleluja, genau, komm ganz nach vorne, damit die anderen von hinten zukommen können. Genau, Halleluja, komm ganz nach vorne, komm ganz nach vorne. Komm ganz, geht weiter nach vorne, weiter nach vorne. Halleluja. Oh, lass sie von hinten auch durch. Oh, Halleluja, Halleluja, Heiliger Geist, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, der Heilige Geist ist hier. Sing im Geist. Beginnt einfach im Geist zu singen. Alle, die hier brauchen, sind erfüllt. Jeden Einzelnen jetzt neu. Aber ganz besonders all die, die jetzt hier vorne sind, erfüll dich mit dem Heiligen Geist. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du heute Morgen, Herr, von deinem Angesicht, Herr, ausgießt, Herr. Ausgießt, Herr, wir kehren um zu deinem Angesicht, Herr, so wie es das Wort sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 19. Kehrt um und ich werde Zeiten der Erfrischung senden vom Angesicht des Herrn her. Halleluja. Halleluja, Herr, wir kehren um vor dein Angesicht heute Morgen. Halleluja, ihr alle hier im Raum, richtet euch aus. Ich glaube, dass er jeden, was du hier im Raum neu füllen möchte, die hier vorne ganz besonders, aber jeder bekommt Füllung neu vom Heiligen Geist heute Morgen. Oh, lass uns im Geist singen, lass uns in Sprachen singen, öffne einfach deinen Mund. Auch über Livestream kommt diese Füllung. Oh, verlier dich in ihn. Angesicht zu ihm, hier vorne hier, hebt einfach euer Angesicht zu ihm, ihn schaut ihn an und beginnt einfach euren Mund zu öffnen und ihn anzubeten. Angesicht zu ihm. Oh ja, öffne einfach deinen Mund. Oh, Shakarada, öffne einfach deinen Mund. Oh, Rabasia, da. Ja, genau. Korabasia, da. Erfüll dich, Koramanda, la la basia, da. Oh, erfüll dich, Koramandia, sia, da. Erfüll dich mit seinem Geist. Oh, Rabarada, erfüll dich mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Ja, übernehme ihr Sprachzentrum vollkommen jetzt, Herr. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Oh, Shikaramando. Ja, sprich einfach weiter im Geist. Sprich weiter in neuen Sprachen. Oh, Shikaramando. Oh, Remanda Lalama. Oh, Remanda Lalama. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, Shikaramando. Oh, Remanda Lalama. Heiliger Geist, übernimm vollständig die Kontrolle jetzt. Oh, Shikaramando, oh, übernimm vollständig die Kontrolle jetzt. Ja, sprich einfach weiter im Geist, rede weiter im Geist, bete ihn weiter im Geist an. Halleluja, Halleluja, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du sie füllst mit deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, Herr. Füll ihn, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Oh, Shekaramandololobo Shandarararara. Oh, komm her. Halleluja. Halleluja, sehr, der Herr heilt dich auch. Der Herr heilt dich auch. Verstehst du, was ich sage? Der Herr heilt dich auch. Da braucht es Heilung. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, Heilung fließt. Oh, Heilung fließt. Heilung fließt. Gerade jetzt, in Jesu Namen. Danke für göttliche Ordnung, Herr. Im gesamten Bauch- und Unterleibsbereich jetzt, in dem Namen Jesus, Herr. Im gesamten Körper, Herr. Danke, Herr, für deine göttliche Ordnung jetzt, Herr. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Shekaramada la la basanda la la la la. Oh, Shekaramada la la basakarararara. Oh, Shekarara. Oh, komm nochmal her. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich spüre aber, wie Gott sagt, der Teufel hat versucht, dich zu zerstören. Der Teufel hat versucht, dir wirklich die Hoffnung zu rauben. Der Teufel hat versucht, wirklich die Kraft aus deinem Leben herauszusaugen. Aber heute sagt Gott, ich gebe den Müden neue Kraft und den Ohnmächtigen mehr ich dich Stärke. Und ich heile dich und ich setze dich frei. Vertraue mir, dein Leben ist nicht zu Ende, sondern es ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Halleluja. Oh, er macht dich zu einem mächtigen Zeugnis seiner Kraft in Jesu Namen. Halleluja. Streckt euch aus, der Heilige Geist füllt uns. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Oh, füll, Heiliger Geist. Frisches Wasser, frisches Wasser von dir, frisches Wasser von deinem Thron, frisches Wasser von dir, oh, frisches Lebenswasser, Herr, in dem Namen Jesus, oh, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, oh, in dem Namen Jesus, oh, in dem Namen Jesus, oh, Shekaramandala. Halleluja, der Heilige Geist sagt zu dir, gebahnte Wege sind vor dir. Gebahnte Wege durch den Fluss meines Geistes. Gebahnte Wege durch die Kraft meines Geistes. Das sind gebahnte Wege. Gebahnte Wege. Es ist ein Fluss. Ein Fluss. Du spürst es nicht immer. Du hast manchmal den gegenteiligen Eindruck. Aber Gott sagt, da ist dieser Fluss in deinem Leben. Vertrau mir, vertrau mir. Vertrau diesem Fluss des Geistes in deinem Leben. Halleluja, die Werke sind vorbereitet. Dass du nur in ihnen wandeln brauchst. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, Halleluja. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Der Heilige Geist sagt, ich bin der Geist der Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und da, wo der Feind dich geknechtet und gequält hat, rufe ich heute Freiheit aus. Freiheit aus in deiner Seele. Freiheit aus in deinen Gedanken. Freiheit aus in deinen Nächten. Freiheit aus in deinem Denken. Freiheit aus in deinen Tagen. In Jesu Namen. Freiheit, ich rufe Freiheit aus jetzt. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, touch the Lord. Oh, touch the Lord. Oh, touch the Lord, Jesus. Oh, touch the Lord, Jesus. Oh, touch the Lord, Jesus. Oh, touch the Lord. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Der Heilige Geist sagt, das ist eine tiefe Sensibilität für mich in deinem Leben. Eine tiefe Sensibilität für meinen Geist und für mein Wirken. Und diese Sensibilität gibt dir Unterscheidung. Sie gibt dir Unterscheidung für die Gegenwart Gottes. Sie gibt dir Unterscheidung für das, was ich tue, sagt der Herr. Und so wie Jesus gesagt hat, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm selbst alles, was er selbst tut, so zeigt auch dir der Vater alles, was er selbst tut. Und du sollst lernen, dich darauf zu verlassen, auf diese Fähigkeit der Unterscheidung in deinem Innersten. Diese Fähigkeit der Unterscheidung. Diese Fähigkeit, seine Gegenwart zu spüren. Und seine Gegenwart wird dich sättigen an allen Orten. Er wird dich sättigen, selbst an Orten der Dürre, sagt er. Weil ich bin alles, was du brauchst. Meine Gegenwart ist alles, was du brauchst. Meine Herrlichkeit ist alles, was du brauchst, sagt Jesus. Ich will dich sättigen. Ich will dich sättigen. Ich gebe dir meine Gegenwart, ich gebe dir Zeiten in meiner Gegenwart, ich gebe dir Zeiten in meiner Herrlichkeit, die dich sättigen werden. Oh, die dich tief drinnen von innen nach außen verwandeln. Und meine Herrlichkeit wird durch dich strahlen, meine Herrlichkeit wird durch dich leuchten. Und du wirst ein Zeichen sein für viele. Ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes, ja, so wie Mose eine Decke über sein Angesicht legte, weil die Herrlichkeit so von ihm schien. So sagt der Vater, mein Sohn, so wirst du aus Zeiten mit mir hervorkommen, aus Zeiten in meiner Herrlichkeit. Meine Herrlichkeit wird von dir abstrahlen. Halleluja. Und sie wird die Leben der Menschen verändern. In Jesu Namen. Halleluja. Touch him, Lord. Oh, touch him, Lord Jesus. Halleluja, Halleluja. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir, Herr, streck dich aus, deine Gegenwart ist hier. Oh, Shekarana, wir sind im Raum des Geistes. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Oh, da ist mehr von ihm. Oh, da ist mehr von ihm. Oh, da ist mehr von ihm. Mehr von ihm. Oh, da ist mehr von ihm. Oh, Shekaramandolo lobo sandararararara. Oh, Shekaramandolo lobo shekararara. Oh, Shekaramandolo lobo shekararara. Oh, Shekaramandolo lobo shekararara. Erheb dein Angesicht, sagt er nochmal. Erheb dein Angesicht. Du hast lang genug dein Angesicht gesenkt, sagt der Herr. Es ist die Zeit, wo die Scham abfällt, wo du mir wo du aufrecht in meiner Herrlichkeit stehst, frisch und mit Jubel. Halleluja. Kurabasi karamanda la la la la la la. Oh, shakarara. Nach vorne. Gott möchte dich berühren. Gott möchte dich berühren. Gott möchte dich berühren. Komm einfach mal schnell nach vorne. Gott möchte dich berühren. Ich habe einen Engel stehen sehen hinter dir. Wir sehen, dass ein Engel hinter dir steht. Halleluja. Komm her. Oh, Shekarara. Ja. Halleluja. Ich habe gesehen, dass ein Engel hinter dir steht. Und ich glaube, dass es ein Engel ist, der Befreiung in dein Leben bringt. Gott hat gesehen durch den Schrei deines Herzens. Gott hat die Not deines Herzens gesehen. Und heute Morgen ist er hier, um dich zu befreien und dich zu heilen. Du hast vielleicht gedacht, ich bin nicht würdig, ich bin es nicht wert oder was auch immer. Aber Gott sagt, ich habe dich würdig gemacht. Ich habe Jesus für dich gegeben. Ich habe Jesus für dich hingegeben. Und heute Morgen ist dein Tag der Freisetzung. Heute Morgen ist der Tag des neuen Lebens. Heute Morgen gehe ich tief in das Innerste deiner Seele und mach dich neu. Halleluja. Oh, Vater, in dem Namen Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Kraft, Herr. Ich danke dir für deine neu schaffende, neu machende Kraft, Herr. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Du hast noch nie die Kraft Gottes erlebt, so, hä? Ja, Halleluja. Ist ungewohnt, ich weiß. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Shekaramandara. Seid ihr ein Ehepaar hier vor der Säule mit dem roten Kleid und daneben der junge Mann? Seid ihr ein Ehepaar, ihr beide? Hört ihr zusammen? Ja. Kommt einfach mal her. Gott berührt euch. Kommt einfach mal her. Halleluja. Ja, Gott berührt euch. Wenn ihr einfach aufsteht, berührt euch Gott. Halleluja. Weil Gottes Geist ist hier und er wartet. Weißt du, die Sache ist die, niemand ist hier durch Zufall, sondern Gott hat göttliche Appointments mit Leuten. Gott hat göttliche, weißt du, die Sache ist die, wir sind in einem Raum des Geistes und der Herrlichkeit. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, wen er hierher führt. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, wer hier ist. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, zu wem er spricht. Ich glaube, dass seine Pläne vorbereitet sind. Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass er die Werke bereits zuvor bereitet hat, dass wir nur in ihn wandeln brauchen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Halleluja. Bist du gekommen für eine Heilung in deinem Leben? Ja. Gott sieht dich. Halleluja. Gott sieht dich. Und gerade jetzt berührt dich die heilende Kraft Gottes. Die heilende Kraft Gottes geht durch deinen Körper. Die heilende Kraft Gottes geht jetzt durch dein Leben. Oh, die heilende Kraft Gottes berührt dich gerade jetzt. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Mit deinem Geist. Füll sie mit deinem Geist. Und Vater, ich danke dir, Herr, dass sämtliche Werte, sämtliche Funktionsweisen, Herr, in ihrem Körper jetzt in die göttliche Ordnung kommen, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Ich danke dir, Herr, oh, füll sie, Heiliger Geist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Halleluja. Wir sind im Raum des Geistes. Danke, Jesus. Streckt nochmal eure Hände aus. Betet ihn nochmal an im Geist und in der Wahrheit. Jesus hat gesagt, die, die den Vater anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Betet ihn einfach an. Im Geist und in der Wahrheit. Du stehst genau, hast deine eine Hand so gehoben, ja? Du streck mal deine Hand aus, streck mal deine Hand aus. Den ich meine da hinten, genau. Du mit dem, jetzt hast du deine Hände unten, streck einfach mal deine Hand aus. Du, ja, genau, genau. Streck mal deine Hand aus, streck mal deine Hand aus. Ja. Weil ich sehe einfach, dass Gott sich bewegt hat. Du hast ihn gebeten auch für deine Kinder speziell. Und Gott hat sich zu deinen Gunsten bewegt, gerade jetzt. Seine Kraft kommt jetzt gerade auch in deine Familie, zu deinen Kindern, die heute vielleicht nicht hier sind. Aber Gott kommt zu ihnen und berührt sie gerade jetzt. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Empfang es in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Spring einfach rein. Weißt du, spring einfach rein im Geist. Da ist ein Riesenpool des Wirkens Gottes. Es ist wie ein Teich Bethesda. Wer reinspringt, Effekt. Wer am Rand bleibt, ist auch okay. Aber wer reinspringt, empfängt. Halleluja. Alle die, die vom Heilungsteam sind, alle die, die heute Morgen hier sind vom Heilungsteam. Ich glaube, dass der Heilige Geist euch eine neue Zuteilung geben möchte, seiner Herrlichkeit und seiner Kraft. Alle die vom Heilungsdienst hier sind, alle Heilungsdiener plus Azubis, einfach kommt ganz schnell nach vorne, weil der Heilige Geist möchte euch eine Zuteilung geben, einfach von kindlichen Glauben auch für Wunder, für Heilung. Halleluja. Er möchte euch berühren in dem Namen Jesus. Oh, Jesus. Wir brauchen Ordner, die in der Reihe dahinter stehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für eine frische Salbung, Herr, für alle die, Herr, die dir so oft dienen, Herr. Und durch die deine Kraft so mächtig immer wieder fließt, Herr. Danke, Herr, dass du ihnen heute wirklich einen mächtigen Nachschub gibst. Und ich sehe wirklich im Geist so einen neuen Schub von kindlichem Glauben. Dass du wirklich ungewöhnliche Dinge erwartest. Dass du ungewöhnliche Wunderwerke erwartest. Dass du Zeichen erwartest. Dass du Wunder erwartest. Dass du ungewöhnliche Dinge erwartest. Dass du sofort Heilungen erwartest. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Apostel Paulus, heißt es, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seid ihr im Heilungsdienst? Oh, Halleluja. Oh, frische Zuteilung. Oh, Jesus. Oh, Halleluja, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Weil die heilende Kraft hat sich gerade stark freigesetzt durch diese Träger der heilenden Kraft. Einfach, ihr, die ihr im Raum seid, nehmt einfach mal einander an den Händen. Nehmt einfach mal einander an den Händen. Okay? Halleluja. Und ihr vom Heilungsteam, nein, ihr vom Heilungsteam nehmt euch nicht an den Händen, sondern ihr geht einfach durch und legt einfach die Hände einfach auf die Seite der Reihen, einfach auf die Schultern, dass die heilende Kraft Gottes einfach durch die einzelnen Reihen durchfließt. Halleluja, weil das sind gerade jetzt schon Wunder, die passieren. Das sind gerade jetzt schon Wunder, die geschehen. Das ist gerade jetzt schon sein Wirken. Einfach geht einfach mal durch und Halleluja und legt einfach die Hände auf die, einfach auf die Schultern an den Reihen. Geht einfach durch die Reihen durch. Einfach durch die Reihen, in den Mittelgängen. Geht einfach durch die Mittelgänge durch, weil die Leute haben sie in der Hand genommen. Die Kraft kann fließen durch die, die an der Seite sind, in die ganze Reihe rein. In Jesu Namen, in die ganze Reihe rein. In die ganze Reihe rein. In die ganze Reihe rein. Halleluja. In die ganze Reihe rein. Ja, setz einfach die Kraft Gottes in die Reihen frei. Einfach aus dem Mittelgang in die Reihen frei. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Auch hier. Oh, setz es frei durch die ganze Reihe durch. In Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, mehr, Herr. Danke, Herr, für deine heilende Kraft, Herr. Danke für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Lord, geht einfach schnell durch bis hinten. Ihr müsst nicht jedem die Hände auflegen, sondern einfach nur den Reihen an der Seite. Und dann geht es eh durch die Reihen durch. Weil es ist wie Strom. Und wenn der Kreislauf geschlossen ist, geht der Strom durch die Hände zu jedem Einzelnen in den Reihen durch. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Dann brauche ich mein Pult hier unten. Halleluja. Danke, Jesus. Mehr, Herr. More, Lord. Halleluja. More, Lord. More, Lord. Oh, more, Lord. Hallelujah. Halleluja, danke Jesus. Und dann dürft ihr Platz nehmen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Wenn es geht jedenfalls. Wenn nicht, dann könnt ihr auf dem Boden bleiben. Ist auch okay. Ist alles gut. Halleluja. Seid einfach entspannt. Wir fühlen uns einfach zu Hause in seiner Gegenwart. Oh, Martina, kannst du vielleicht weiterspielen? Das wäre super. Halleluja. Schaut, was die Regina gemalt hat hier, heute während des Lobpreises. Ja, die Hand, die den Saum des Gewandes von Jesus ergreift. Amen. Wie von euch ergreifen den Saum des Gewandes von Jesus heute Morgen? Halleluja. Das hat sie während dem Lobpreis gemalt. Hier ist ein anderes Bild, wo die Engel Gottes auf- und niedersteigen zwischen dem Himmel und der Erde. Aber heute ist wirklich diese Zeit, wo du wirklich, weißt du, die blutflüssige Frau, es gibt immer so schlaue Leute, die sagen, ja, ich werde auf meine Art und Weise geheilt. Also ich muss nicht irgendwie irgendwas berühren oder irgendwie dies oder jenes tun. Manche sagen auch, ja, ich muss gar nicht in den Gottesdienst gehen, um geheilt zu werden. Ja, ist alles richtig, weißt du, Gott kann alles und Gott kann dir überall begegnen. Aber manchmal gibt es einfach so Impulse vom Heiligen Geist, denen du folgen solltest. Amen. Weil diese blutflüssige Frau, sie wusste in ihrem Innersten, sie wusste, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund werden. Weißt du, und es waren zig Leute, die um Jesus herum waren, aber nur eine wurde geheilt, weil sie diejenige war, die diesem Impuls gefolgt ist und den Saum seines Gewandes berührt hat. Also wir müssen eins verstehen, im Reich Gottes gelten andere Gesetzmäßigkeiten wie im Reich dieser Welt. Amen. Da gelten andere Grundlagen. Da gelten andere Regeln sozusagen als im Reich dieser Welt. Weißt du, wir sind erzogen gemäß den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Die Schule unterrichtet uns in den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Unsere Eltern meistens unterrichten uns in den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Und dann kommen wir ins Reich Gottes. Und dann, ich sage nicht, dass wir die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt verlernen sollen, weil sie sind hilfreich für diese Welt. Und es ist gut, Dinge zu wissen über Physik und Chemie und Medizin und was auch immer. Das ist alles gut für diese Welt und für den Bereich dieser Welt. Aber dann kommt Jesus und er holt dich in ein anderes Reich. Amen. Halleluja. Sag mal, ein anderes Reich. Ein anderes Reich. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also manchmal machen Christen den Fehler, dass sie erwarten, dass Gott irgendwie Wunder tut. Aber innerhalb ihrer eigenen Vorstellungen. Innerhalb ihrer eigenen Vorstellungswelt, so wie sie es sich vorstellen. Aber weißt du, der erste Schlüssel, um in den Bereich, in dem Dinge geschehen, die die Naturgesetze dieser Welt aushebeln, der erste Schritt, um diesen Bereich anzuzapfen sozusagen, ist, einen Schritt rauszugehen aus dem Bereich dieser Welt. Amen. Halleluja. Römer 8, Vers 1 und 2 heißt es. Römer 8, 1 geht's los mit: Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Vers 2: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Mit anderen Worten, Paulus sagt hier, es gibt zwei Arten von Gesetz. Zwei Arten von Gesetz. Das eine ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Im Gesetz der Sünde und des Todes regiert die gefallene Schöpfung über dich. Amen. Und das bedeutet, Verdammnis, du hältst dich für unzulänglich, du denkst, ich bin nicht würdig, du denkst, wie sollte Gott ausgerechnet in meinem Leben und durch mein Leben Wunder tun, bei dem, was da alles war, bei dem, was alles so in meiner Vergangenheit ist. Das ist unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du schaust auf dich und du siehst deine eigenen Unzulänglichkeiten. Und du siehst, was noch nicht ist. Und du siehst deine Fehler. Und du siehst, wo du Dinge verpasst hast vielleicht, auch in Bezug auf Gott. Du siehst diese Dinge. Und es drückt dich. Aber Paulus sagt, dann gibt es ein anderes Gesetz. Amen. Da gibt es ein anderes Gesetz. Und das ist das Gesetz des Geistes des Lebens. In Christus Jesus. Amen. Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes frei gemacht. Und zwar ein für alle Mal frei gemacht. Was heißt es? Es heißt, dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich rausgehoben. So muss man es genauer sagen. Es hat dich rausgehoben. Also das Gesetz der Sünde und des Todes gilt im Bereich dieser Welt und es begrenzt den Menschen. Es hat den Menschen seiner ursprünglichen Fähigkeiten beraubt. Weißt du, damals im Paradies hat Gott dem Menschen in Bezug auf seine Schöpfung unbegrenzte Fähigkeiten gegeben. Amen. Er hat gesagt, ihr sollt herrschen über die Tiere, die Natur und so weiter. Und das heißt nicht, sie zu zerstören, sondern im Gegenteil. Mit den grenzenlosen Fähigkeiten der Herrlichkeit Gottes sollt ihr umgehen. Ja, das heißt in Psalm 8 heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Alles hast du unter seine Füße gegeben. Alles. Das heißt, Gott hat dem Menschen eigentlich ursprünglich grenzenlose Fähigkeiten gegeben in Bezug auf diese Schöpfung. Hat ihn wenig geringer gemacht als Gott, als Elohim. Das steht im Psalm 8, als Elohim. Viele Übersetzer übersetzen es mit Engel, aber Elohim wird im Alten Testament sonst immer mit Gott übersetzt. Das ist die Pluralform, die für Gott steht. Amen. Und es bedeutet, nur Gott steht über der Krone seiner Schöpfung. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ob du es glaubst oder nicht, aber du bist die Krone seiner Schöpfung. Halleluja. Es ist so. Und Gott hat uns mit grenzenlosen Fähigkeiten ursprünglich geschaffen. Also, es ist Paradies, muss ein wunderbarer Ort gewesen sein. Also, Adam musste wahrscheinlich nur zu Eva sagen, du, ich würde gern heute einen wunderbaren Apfelkuchen essen. Nicht vom Apfel der Erkenntnis natürlich, aber aber weißt du, ich glaube, er musste solche Dinge nur sagen und sie waren schon da. Amen. Da musste niemand schwitzen, um Äpfel vom Baum zu bringen und dann zu schälen und zu kochen und was auch immer und dann auf den Kuchen zu legen und in den Ofen rein und wieder raus und all diese Dinge und Teig auswellen und all dieses an. Das musste keiner machen, sondern ich glaube, Adam musste nur sagen, ich möchte Apfelkuchen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade darauf komme. Ich habe heute noch nichts gefrühstückt. Aber er muss es nur sagen, weil er war in diesem Raum grenzenloser Möglichkeiten des Geistes. Er war in diesem Raum der Herrlichkeit Gottes, da wo die Gesetzmäßigkeiten des Geistes gelten. Und die Gesetzmäßigkeiten des Geistes sind, wenn du nur sagst, steht es da. Amen. Jesus hat es gesagt, Jesus hat diese Wiederherstellung gebracht. Und er hat es gesagt, in Markus 11, Vers 23, hat gesagt, wenn du nur zu diesem Berg sagen wirst, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und in deinem Herzen nicht zweifeln wirst, das geschieht, was du sagst, so wird es dir werden. Amen. Wenn du es nur sagst, wird es dir werden. Wie kann Jesus so etwas sagen? Wie kann er dir? Weißt du, ich meine, das ist ein Skandal für jeden religiösen Geist, dir zu sagen, hey, wenn du es nur sagst, Waldraut, dann steht's da. Das ist der Hammer, verstehst du? Jeder religiöse Geist sagt, wie kannst du den Leuten sowas erzählen? Ich habe nur zitiert. Den Vers kann ich auswendig zufällig, deswegen weiß ich, dass er so stimmt, wie ich ihn zitiert habe. Amen, Elberfelder Übersetzung, revidierte Version. Amen. Es steht so da und es ist nicht irgendjemand, der es gesagt hat, verstehst du? Nicht irgendein kleiner Diakon oder irgendjemand von der Urgemeinde, sondern Jesus Christus persönlich hat es gesagt. Wenn du nur zu diesem Berg sagen wirst, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer, dann wird es dir werden. Und ich zweifle es, genau, das habe ich vorher schon zitiert. Ich wollte jetzt nur aus Zeitgründen nicht nochmal das Ganze. Halleluja. Okay, aber ich habe gut aufgepasst. Wo ist denn da? Aber wie kann sich Jesus das erlauben, das zu sagen? Ich sage dir, warum er es sich erlauben kann. Weil er gekommen ist, um die ursprüngliche Schöpfungsordnung wiederherzustellen. Halleluja. Weil er gekommen ist, um die ursprüngliche Bevollmächtigung, die Gott dem Menschen gegeben hat, wiederherzustellen. Deswegen kann er sagen. Mit anderen Worten, weil er gekommen ist, um den ursprünglichen Zustand, in dem der Mensch im Paradies war, wiederherzustellen. Halleluja. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist das Gesetz des Geistes des Lebens? Das Gesetz des Geistes des Lebens ist ganz einfach. Jesus Christus, das personifizierte Leben Gottes, von dem Johannes sagt, in ihm war das Leben, das Zoe-Leben Gottes. Amen. Dieses personifizierte Leben ist hier auf die Erde gekommen und hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich oder der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber bin, mit anderen Worten, jetzt gekommen, hat er damals gesagt, um ihnen Leben zu geben und Leben im Überfluss. Amen. Halleluja. Bist du nicht dankbar für Jesus? Halleluja. Er ist gekommen, um dir Leben zu geben. Und weißt du, er ist nicht einfach nur so leichtfertig gekommen und hat gesagt, so, jetzt komme ich halt, bring mal ein bisschen Leben oder so. Nein, er hat das Leben schlechthin, nämlich das Leben Gottes, das in ihm war. Weil er war der Sohn Gottes. Und er hat dieses Leben Gottes schlechthin, das in ihm war, er hat es in den Tod gegeben. Als ein Samenkorn. Als ein Weizenkorn, sagt er selber, das in die Erde fällt und stirbt, hat er dieses Leben gegeben, damit aus seinem Tod heraus viele Träger des Lebens hervorkommen würden. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, ob er auch einer ist, so ein Lebensträger. Wenn er noch kein Lebensträger ist, dann wirst du heute ein Lebensträger, weil dafür ist Jesus Christus gekommen. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du ein Lebensträger bist, dann sage ich dir heute, dafür ist Jesus Christus gekommen, damit du zu einem Lebensträger wirst. Halleluja! Und dieses Leben ist nicht nur einfach ein Leben, verstehst du, es ist nicht einfach nur, und da wird manchmal auch falsche Vorstellungen vermittelt, weil, weißt du, es ist nicht einfach nur ein aufgepepptes menschliches Leben. So nach dem Motto, nimm Jesus in dein Leben dazu, dann wird es noch ein bisschen besser. Oder wenn es jetzt schlecht war, nimm Jesus in dein Leben dazu, dann wird es besser mit dir. Verstehst du, Jesus ist nicht gekommen, um dir ein aufgepepptes Leben zu geben. Um dein altes Leben aufzupeppen irgendwie, um unser menschliches Leben irgendwie auszupeppen. Nein, er ist gekommen, um unser altes menschliches Leben zu entsorgen und uns ein völlig neues göttliches Leben zu geben. Halleluja! Deswegen sagt Paulus in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. In anderen Worten, das alte Leben kam am Kreuz zum Ende. Das Leben unter dem Gesetz der Sünde und des Todes kam am Kreuz zum Ende. Schau, da hing das Kreuz, da kannst du hinschauen. Da kam das alte Leben, dein altes Leben, unter dem Gesetz der Sünde und des Todes zum Ende. Und damit kam dein altes Leben unter dem Gesetz oder unter den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zum Ende. Die alte Begrenzung deiner Möglichkeiten, die seit dem Sündenfall das Leben des Menschen bestimmt hatte, die alte Begrenzung deiner Möglichkeiten kam zum Ende. Amen. Die Möglichkeiten des Menschen sind, egal wie weit er sich entwickeln mag, weißt du, immer begrenzt. Egal wie weit sich die Medizin entwickeln mag, und wir danken dem Herrn für entwickelte Medizin. Amen. Aber egal wie weit die Wissenschaft sich entwickeln mag, egal wie weit sich Physik und Raumfahrt und Chemie und all diese Wissenschaften entwickeln mögen, die Möglichkeiten des Menschen bleiben immer begrenzt. Amen. Und das ist das Joch, unter dem die Menschheit leidet. Wir haben eine gewisse Fähigkeit, Probleme zu lösen. Aber diese Fähigkeit ist immer begrenzt. Und oft ist es so, dass die Menschheit ein Problem löst und damit wieder Neues kreiert. Amen. Ja, schaffst du die Atomkraft ab, dann hast du ein Gasproblem. Als Beispiel. Verstehst du? Ein Problem gelöst, die Angst vor Atom gelöst. Na, jetzt müssen manche Angst haben, dass sie frieren oder was auch immer. Verstehst du? Du nicht. Amen. Aber weißt du, das Gute ist, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt mit anderen Worten, es hat uns als Söhne und Töchter Gottes herausgehoben in eine Dimension, die jenseits dieser natürlichen Möglichkeiten steht. Amen. In eine Dimension der Grenzenlosigkeit. Sag mal Grenzenlosigkeit. Oh, Halleluja. Grenzenlosigkeit. Ich lese dir noch was vor, um es dir deutlich zu machen. Weil du musst dir wirklich immer wieder bewusst machen, was für einen gewaltigen Unterschied das macht. Weil es ist die größte Schande ist, wenn wir als Christen einfach nur natürliche Leben leben. Einfach irgendwelche menschlichen Leben leben als Christen. Das ist echt die Schande. Halleluja. Weil Paulus sagt in Epheser 2, Vers 1, er sagt auch euch, also, damit meint er dich zum Beispiel. Sag mal zu deinem Nachbarn, er meint dich. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Mit anderen Worten, da waren wir. Sagt Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Okay, das ist das alte Leben. Amen. Unter der Begrenzung, unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt kommt Vers 4. Pass gut auf. Jetzt sagt er nämlich, Gott aber, sag mal Gott aber, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Oh, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, im himmlischen Bereich, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern, also in der jetzt kommenden Zeit, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, er möchte an dir seine Grenzenlosigkeit erweisen. Oh, Glory. Er möchte an dir demonstrieren, dass das Erlösungswerk von Jesus, dass der Tod von Jesus nicht vergeblich war. Amen. Sondern dass es sein Ziel erreicht hat. Oh, Halleluja. Jesus hat sein Ziel erreicht. Also, was hat Jesus gesagt am Kreuz? Ihr wisst es ja schon. Halleluja. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, ja, manches ist erledigt, aber anderes muss noch erledigt werden. Sondern er hat gesagt, jetzt ist erledigt. Jetzt ist vollbracht. Jesus Christus hat alles getan, was nötig war, damit wir dieses neue Leben leben können. Jetzt ist es an uns, dieses Leben zu leben. So einfach. Jetzt ist es an dir und an mir. Er ist zum Vater gegangen und er hat uns hier zurückgelassen, aber nicht als Waisen, sagt er, sondern er hat uns seinen Geist gesandt. Und durch seinen Geist, was ist es? Durch seinen Geist werden wir befähigt, wie er auf dieser Welt zu leben. 1. Johannes 4, Vers 17, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Hallo, du Jesusfrau, du Jesusmann. Rakabakabakabaka. Weißt du, das ist nicht etwas, was du im Sichtbaren immer wahrnehmen musst. Weißt du, Paulus sagt, und das finde ich einen starken Vers, er sagt, wir haben diesen Schatz, also diesen Schatz des neuen Lebens, diesen Schatz der Herrlichkeit Gottes. Wir haben ihn in irdenen Gefäßen. Und weißt du, dieses irdene Gefäß hier zeigt dir manchmal so die ein oder andere Schwäche. Oder hast du schon gemerkt? Dieses irdische Gefäß bewirkt definitiv, dass du nicht stolz wirst. Amen. Aber dieses irdische Gefäß sollte dich nicht davon abhalten, im Geist das zu glauben, was das Wort sagt und danach zu handeln. Nämlich, dass du von einer anderen Dimension her bist und dass du aus einer anderen Dimension her kommst und dass du andere Möglichkeiten hast, die dann gerade erst richtig anfangen, wenn die Möglichkeiten dieser Welt aufhören. Halleluja. Mhm. Weißt du, wir gehen in Zeiten, ich sag's dir, wenn den Söhnen Gottes, dem Leib Christi, das mehr und mehr bewusst wird, das ist der Hammer. Weißt du, Jesus war der erstgeborene Sohn unter vielen Brüdern, sagt das Wort Gottes. Und ihm war bewusst, wer er ist. Und schau mal, was mit ihm zum Beispiel passierte, als er hier auf dieser Erde war. Ich lese mal was vor. Lukas 9, Vers 28. Da heißt es, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Also auch Jesus musste beten. Amen. Jesus war genauso abhängig vom Vater wie du. Auch Jesus, pass gut auf, auch Jesus hatte diesen Schatz in einem irdenen Gefäß. Amen. Und deswegen musste auch Jesus sich immer wieder im Gebet vor seinem Vater beugen und von ihm Kraft holen. Amen. Und jetzt schau, was passiert. So wie er ist, so bist du in dieser Welt, okay? Also Jesus war unser Prototyp. Das musst du immer wieder geben. Jesus war der Prototyp. Jesus ist uns nicht gegeben, um eine Religion aus ihm zu machen, wo wir ihn auf ein großes Podest nur setzen. Ich meine, natürlich beten wir ihn an und natürlich ist er der Herr der Herren und der König der Könige. Aber er wurde nicht gesandt und es war auch nie seine Absicht, dass nachher alle ihn auf ein Podest setzen und sagen, du bist so groß und wir sind so klein. Du bist so stark und wir sind so schwach. Und schwach bleiben. Amen. Und begrenzt bleiben und gedeckelt bleiben und minderwertig bleiben. Nein! Hallo? Mach mal so. Wirf's mal ab. Halleluja. Schau, Jesus betete. Und wie heißt es weiter? Vers 29. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Im anderen Evangelium wird noch ergänzt, blitzend mit hellstem Licht. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das ist jetzt nicht das Entscheidende, worum es mir jetzt hier geht. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Weißt du, ich möchte einfach deinen Blick auf eine Sache wenden, auf einen Vorgang wenden. Weil das ein Vorgang ist, der auch für dein Leben wichtig ist. Wir haben hier Jesus, der betet. Weißt du, und wenn Jesus betete, dann betet er sicher nicht nur so religiöse Gebete, weil er hat ja auch gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, einfach nur irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass er einfach nur irgendwelche Gebetslisten durchgebetet hat oder so, obwohl er sicher auch für konkrete Anliegen gebetet hat. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass er im Gebet sich dem Vater hingegeben hat und sich einfach abhängig gemacht hat, sich seiner Abhängigkeit bewusst war vom Vater und einfach gesagt hat, Vater, füll mich neu mit deiner Kraft, lass da, oder vielleicht noch präziser sogar, lass diese Kraft, lass dieses Leben, das in mir ist, lass es neu aufsprudeln, hochkommen, ich sag mal hochkochen, lass es neu zum Vorschein kommen. Weißt du, du musst dir einen Menschen wie Jesus, also auch eine neue Schöpfung, so wie du, so vorstellen. In dir, wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn Jesus in dir lebt, in dir ist das Leben Gottes. In dir ist die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Das heißt, in dir ist die ganze Herrlichkeit des Himmels. In dir ist die ganze Grenzenlosigkeit des Himmels. In dir ist Gott selber, so wie in Jesus Gott selber war. Aber wie von euch wissen, dass uns das nicht immer bewusst ist und dass es auch nicht immer zum Vorschein kommt schon? Weißt du, und deswegen, was es braucht, was es immer wieder braucht, ist, dass dieses neue Leben, das in uns ist, und du kriegst es auch da nicht wieder raus, es sei denn, du sagst, Jesus, ich will dich nicht mehr. Sondern es ist da, auch wenn du nicht dran denkst, auch wenn du es vergisst zwischendurch, ist es da. Jesus ist da, er ist in dir. Zeig mal auf deinen Bauch, sag mal, er ist in mir. Halleluja. Wo auch immer, hier, da, keine Ahnung. Manche sagen hier, egal. Aber er ist in dir. Er ist in dir, Jesus ist in dir. Aber immer wieder muss dieser Jesus in dir, muss diese Herrlichkeit Gottes in dir, muss diese Kraft Gottes in dir sozusagen aufgerührt werden, muss zum Leben kommen. Du kannst es so vergleichen wie mit Wasser, das kalt ist und in einem Topf drin ist, kaltes Wasser, und dann drehst du die Herdplatte auf und das Wasser beginnt zu kochen und dann blubbert es über und dann und wenn du dann einen Deckel drauf hast, musst du schnell wegmachen, sonst weißt du, was passiert. Es kocht über. Verstehst du? Gott möchte, dass das Leben, dass sein Leben in uns überkocht. Halleluja. Er möchte in dir überkochen sozusagen. Oh, er möchte, dass seine Herrlichkeit in dir überkocht. Eieieiei. Er möchte, dass es aus dir hervorkommt, hervorsprudelt, herauskommt in deine Umgebung, dass du strahlst blitzend mit hellstem Licht, weil von innen heraus jede Pore deines Seins von dieser überkochenden Herrlichkeit durchdrungen ist. Oh, Halleluja! Glory! Weißt du, das glaube ich, das ist das, was bei Jesus passiert ist. Die Herrlichkeit, die in ihm war, ist einfach übergekocht. Durch das Gebet, indem er sich mit dem Vater verband, begann dieses Leben. Und irgendwann überall, weißt du, wie mit einem Topf, der überkocht, aus allen Poren, überall kommt es raus, das kochende Wasser. Und so kam überall einfach aus den Poren von Jesus, kam diese Herrlichkeit Gottes raus. Das ist das, was die Jünger sahen. Überall, die Kleidung wurde durchdrungen, das Gesicht, die Haut wurde durchdrungen. Mose war nur ein schwacher Vorschatten für das, was Gott für den neuen Bund vorgesehen hat. Und Jesus ist unser Prototyp. Jesus ist dein Prototyp. Halleluja. Und er möchte, dass du so richtig überkochst. Rakabakamandada. Sind einige heute Morgen hier bereit, ein bisschen überzukochen? Eieieiei. Weißt du, von innen nach außen mit der Kraft Gottes, mit der Herrlichkeitssubstanz Gottes. Weißt du, das ist eine reale Substanz. Die Herrlichkeit Gottes ist eine reale Substanz. Es ist eine Substanz, die dich grenzenlos macht. Weißt du, als die Jünger Jesus sahen, da wussten sie, hey, dieser Mann ist anders. Ich meine, spätestens da wussten sie es. Hatten es wahrscheinlich teilweise schon vorher gemerkt. An den Auswirkungen, die Wunder, die er getan hat und so weiter, haben sie schon gemerkt, okay, also übers Wasser geht jetzt auch nicht gerade jeder. Ja, also sie haben schon gemerkt, dass er ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, spätestens hier haben sie gesehen, hey, dass er anders ist, ist nicht nur etwas, was er tut. Er tut nicht nur hier irgendwann was und mal da was Außergewöhnliches und mal da ein Wunder, sondern es ist sein Sein. Es ist sein Innerstes. Sein Innerstes kam nach außen. Was ist dein Innerstes? Wenn du ganz tief in dein Innerstes schaust, was ist da drin? Ist da Jesus drin? Wenn da Jesus drin ist, schau mal nach, ob er drin ist. Schau mal nach. Halleluja. Wenn da Jesus drin ist, was, dann sage ich dir etwas. Dieser Jesus, der in dir ist, will genauso raus, wie die Herrlichkeit Gottes damals bei Jesus aus dem Berg der Verklärung raus wollte. Und er möchte durch dich heute noch genauso Wunder wirken, wie er damals Wunder gewirkt hat. Und er möchte durch dich genauso wie damals die Gesetzmäßigkeiten dieses natürlichen Lebens aushebeln. Oh, Halleluja. Rakata, mach dich bereit auf einen heißen Ritt mit ihm. Also allein mit Jesus zusammen zu sein damals, als er über diese Erde ging, war echt ein heißer Ritt. Da hat es dir mehrmals deinen Verstand durchgehaut. Da hattest du öfter mal was nachzudenken. Das, ich meine, 5000 Leute gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen, übers Wasser gegangen, mitten im Sturm. Weißt du, auch teilweise so dreist in Bezug auf die Schwächen der Jünger. Weißt du, wenn sie mitten im Sturm, ich meine, wo sie kurz vorm Untergehen sind, Angst haben, dann schimpft er sie noch. Ich meine, wer macht sowas? Ja? Jeder Mensch in der Welt, weißt du, der Humanismus sagt, ist ja ganz normal, ist ja ganz normal. Steh zu deinen Gefühlen. Steh zu dem, was du spürst. Was spürst du? Wie fühlst du dich? So, unsere ganze Welt ist davon durchdrungen. Was fühle ich? Wie geht's mir? Oh ja, dieses Gefühl heute wieder. Oh ja, ich spüre wieder. Und Jesus hat einfach gesagt, was fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Vielleicht hat Petrus zu Johannes gesagt, hey, sag du vielleicht dem Meister, immerhin stürmt's hier und wir sind kurz vorm Untergehen. Vielleicht gibt's ja doch einen Grund. Vielleicht hat er das nicht berücksichtigt. Ich glaube, er hat gerade geschlafen, er hat es noch nicht gemerkt. Aber weißt du, er sagt einfach, was fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Das sagt er auch heute in dieser Zeit wieder Menschen. Also die Ängste, die in der Welt sind. Angst vor Corona. Angst vor Krieg, Angst vor wirtschaftlicher Not, Angst vor Problemen, Angst hier, Angst da. Also Jesus sagt, was fürchtet ihr euch? Ist euch nicht bewusst, dass jemand in euch lebt, der von all diesen Begrenzungen überhaupt nicht erfasst wird? Amen. Der von diesem Gesetz des Geistes, der Sünde und des Todes überhaupt nicht erfasst wird. Also in dir ist ein Raum, der wird überhaupt nicht erfasst von den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Er wird gar nicht erfasst. Und du musst es so vorstellen, dieser Raum in dir ist nicht nur ein Schutzraum, so nach dem Motto, dass du sagst, okay, ich ziehe mich in meinen Schneckenhaus zurück, dann muss ich mich nicht mehr fürchten vor der Welt. Ich gehe ganz klein, weißt du, so christliches Bewusstsein, ich bin rein, ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und dann setze ich mich hinter meinen Ofen und warte darauf, dass die Welt untergeht. Ja, manche Christen sagen, ja, in der Bibel steht, es wird sowieso alles immer schlimmer, also lasst uns den Kopf in den Sand stecken und warten, bis es vorbei ist. Sagt er, Jesus hat nicht so gelebt. Amen. Sag mal nein. Jesus hat nicht so gelebt. Also Jesus hat ganz anders gelebt. Er hat so gelebt, dass er sagte, weißt du, warum hat er gebetet? Er hat gebetet, weil er die Not der Menschen gesehen hat. Er hat gebetet, weil er gesehen hat, dass die Not der Menschen so groß ist und dass es eine Antwort braucht auf die Not der Menschen. Und er wusste, die Antwort auf die Not der Menschen dieser Welt ist Gott in ihm, ist der Vater in ihm. Und genauso ist die Antwort auf die Not der Menschen draußen in der Welt Jesus in dir. Es ist die Antwort und weißt du, dieser Jesus will einfach nur aufgerührt werden, aufgekocht werden sozusagen, hervorkommen. Er möchte in die Offensive gehen, seine Herrlichkeit möchte in die Offensive gehen und sie möchte durch jede Pore deines Seins in diese Welt ausgehen und die Menschen verändern. Halleluja. Also Menschen können das wahrnehmen, Menschen können das sehen, was von dir ausgeht, wenn du richtig gut gefüllt bist mit dem Heiligen Geist und aus allen Poren die Herrlichkeit Gottes rauskommt. Ich sage dir, die Menschen spüren das. Gestern, als wir auf der Straße waren, bei der Open-Air-Demo zum Beispiel, erinnere ich mich dran, ich habe nur kurz ein paar Worte der Begrüßung bei einer von den Runden gesagt, ein paar Worte gesagt. Und dann habe ich mich hingestellt zu den anderen um dem Lobpreisteam, weil die haben stark die Gegenwart Gottes verbreitet, um einfach das Lobpreisteam mit anzufeuern. Und neben mir stand eine Frau und die konnte kaum Deutsch. Und die sagte so zu mir, nachdem ich gesprochen hatte, sagte zu mir, ich habe nichts verstanden, aber es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass es um Gott geht. Das hatte sie nämlich noch gar nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, wir beten zu Jesus, habe ich gesagt. Er hat gesagt, beten, hat sie dann gesagt. Hat sie gesagt, es ist so gut, hat sie gesagt. Es ist so gut, es war einfach alles so gut. Sie hat einfach nur gespürt, hey, das, was da ausgeht, ist so gut. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes so gut ist. Oh, Halleluja. Also die Menschen spüren es, sie werden angezogen, sie müssen nicht am Anfang schon theologisch immer alles verstehen. Und ich meine, die Jünger haben damals auch theologisch nicht viel verstanden. Jesus wurde verherrlicht und was haben sie gemacht? Sie kamen auf die Idee, Hütten zu bauen. Das war jetzt auch nicht so die geniale Idee. Die Bibel hat es überliefert mit den Worten, er wusste nicht, was er sagte. Also, verstehst du, das ist der menschliche Verstand, der kommt nicht nach mit dem, was Gott tut. Aber weißt du, eins war klar, es war so gut. Amen. Es war so gut. Weißt du, die Menschen, gestern haben sich mindestens 22 Menschen zu Jesus bekehrt während unserem Einsatz auf der Straße. Halleluja, ich habe es gerade am Anfang schon erzählt. Preist den Herrn, ja. Weißt du, die haben sich bekehrt, nicht, weil sie eine komplette theologische Ausbildung bekommen haben, sondern die haben sich bekehrt, weil sie gemerkt haben, hey, das, was Jesus mir geben will, ist so gut. Da ist seine Herrlichkeit, da ist seine Kraft. Ich will ihn in meinem Leben haben. Halleluja. Manche haben sich unter Tränen bekehrt, weil sie einfach gespürt haben. Also manche, die waren von München einfach zufällig vorbeigekommen und aus Ulm und so weiter. Und jemand sagte zu Irina, das ist der schönste Tag meines Lebens, dass ich sie heute getroffen habe. Sie hat gerade ihr Leben Jesus gegeben. Und dann sagte sie, das ist der schönste Tag meines Lebens. Halleluja, weil es ist so gut. Verstehst du? Halleluja. Jesus ist so gut. Und er lebt in dir. Oh, Halleluja. Oh, komm, leg nochmal deine Hand einfach auf dein Innerstes. Mach dir einfach mal bewusst, wer in dir lebt. Mach dir einfach mal diese Herrlichkeit Gottes bewusst. Und weißt du, nimm einfach diese religiöse Trennung mal weg, die immer eine Trennung sieht. Ja, das eine ist Jesus und das andere bin ich. Weißt du, du und er, ihr seid eins. Wenn du Jesus aufgenommen hast, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, heißt es, Johannes 1,12, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, du bist, wie er ist in dieser Welt. Du stehst vor dem Vater, so wie Jesus vor dem Vater stand, ohne Minderwertigkeit, ohne Schuldgefühle, ohne Verdammnis, ohne irgendetwas, was dazwischen kommen könnte, was dich hindern könnte, seine Herrlichkeit auszustrahlen und abzustrahlen und weiterzugeben und in dir aufkochen zu lassen. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, brauchst du ihn. Aber er kommt und er füllt dich. Halleluja. Also ich habe gerade den Eindruck, dass wir etwas machen sollen heute Morgen. Das habe ich noch nie gemacht in so einem Gottesdienst, aber ich empfinde es einfach. Ich glaube, wir sollten einfach mal zusammen das machen, was Jesus gemacht hat. Wir sollten einfach mal zusammen auf unsere Knie gehen, da wo du gerade bist, einfach auf unsere Knie gehen und einfach wirklich beten zu ihm und wirklich sagen, Herr, rühre diese Kraft in mir auf. Rühre dieses Leben in mir auf. Rühre diese Herrlichkeit in mir auf. Das, was du bist in mir. Weißt du, so wie Jesus damals gebetet hat. Oh, fang an, einfach in Sprachen zu beten. Fang an, auf Deutsch zu beten, wie auch immer der Heilige Geist dich führt. Halleluja. Aber sag ihm einfach, Herr, ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Ich brauche deine Herrlichkeit. Ich brauche dein Leben. Ich brauche deine Liebe, ich brauche dein Wirken. Oh ja, bet lauter, er hört gar nichts. Halleluja. Shakarabasikaradalala. Oh Jesus, oh danke Herr für deine Söhne und Töchter, Herr, in denen du lebst, Herr. Danke Herr, dass das lebendige Wort Gottes lebendig in uns ist, Herr. Danke Herr, dass der grenzenlose Gott, die grenzenlose neue Schöpfung in uns ist, Herr. Und Herr, wir sagen in dem Namen Jesus, Herr, rühre dieses Leben auf heute Morgen in jedem Einzelnen, Herr. Komme hervor, Heiliger Geist, in jedem Einzelnen mit deiner Herrlichkeit. Ströme durch die Poren jedes Einzelnen hindurch heute Morgen mit deiner Herrlichkeit, Herr. Und lass diese Herrlichkeit wirksam werden, Herr. Durch jeden Einzelnen hier heute Morgen. Durch jeden Einzelnen hier. Oh ja, bete, bete, bete. Halleluja. Oh, Shekanama Sakarabasikarada. Oh ja, und Herr, während wir beten, Herr, lass du wirklich deine Herrlichkeit einströmen, Herr. Lass deine Herrlichkeit einströmen in deine Kinder gerade jetzt, Herr. Lass deine Herrlichkeit durchströmen durch deine Kinder gerade jetzt. Lass deine Herrlichkeit hervorkommen durch deine Kinder gerade jetzt, Herr. Lass deine Herrlichkeit jede Pore ihres Seins, jede Pore ihres Körpers durchdringen, Herr. Oh, komm mehr mit deiner Herrlichkeit, Herr. Komm mehr mit deiner Kraft, Herr. Komm mehr mit deiner Wunderwirksamkeit, Herr. Komm mehr, Heiliger Geist. Oh, komm mehr, Heiliger Geist. Wir brauchen dich, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du dieses Werk tust heute Morgen. Oh, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Jetzt darfst du dich langsam erheben. Halleluja. Jetzt darfst du dich langsam erheben, weil das Wort Gottes sagt, er stellt dich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ja, steht einfach mal auf. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Herrlichkeit, die ausstrahlt, Herr, heute Morgen von jedem einzelnen Sohn hier in diesem Raum, Herr. Danke, Herr, dass es jenseits dessen ist, was wir im Natürlichen sehen oder was wir im Natürlichen fühlen oder was wir im Natürlichen meinen, Herr. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit durch jeden Einzelnen hervorkommt, Herr. Danke, dass deine Wunderkraft durch jeden Einzelnen hervorkommt heute Morgen hier, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Und jetzt pass auf, jetzt möchte ich, dass du einfach diese Herrlichkeit freisetzt zu jemand um dich herum, weil da wird sich erst so richtig erweisen, was Gott einfach getan hat. Halleluja, Halleluja. Pass auf, wer ist hier heute im Raum und du bist gekommen, weil du ein Wunder brauchst in deinem Leben, weil du eine Heilung brauchst in deinem Leben, weil du einen Durchbruch brauchst in deinem Leben? Wer ist gekommen, weil du so etwas brauchst? Streck einfach mal deine Hand aus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, haltet eure Hand ausgestreckt. Haltet eure Hand ausgestreckt. Ich möchte einfach, dass jeder einfach, dass jeder sonst hier im Raum jetzt einfach um sich herum schaut und schaut, wo eine Hand ausgestreckt ist. Und dass du zu jemand hingehst, der seine Hand ausgestreckt hat oder die ihre Hand ausgestreckt hat. Ja, und wenn jemand bei dir steht, der du deine Hand ausgestreckt hast, wenn jemand zu dir gekommen ist, dann nimm einfach die Hand wieder runter, dann sehen die anderen, okay, du hast jemand. Okay, aber diejenigen, die noch ihre Hand ausgestreckt haben, geht bitte auf sie zu. Da ist noch eine Hand hier in der Mitte, da hinten ist noch eine Hand. Da ganz hinten sind auch noch zwei Hände und da ist noch eine Hand. Schaut einfach um euch herum. Um euch herum sind Söhne und Töchter Gottes, die einfach jetzt bereit sind, für euch einzutreten und wirklich diese Herrlichkeit Gottes weiterzugeben. Okay, ist noch jemand? Braucht noch jemand jemand? Hat jeder jemand? Ist noch irgendwo eine Hand? Nein, jetzt hat jeder jemand. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Weißt du, jetzt wollen wir diese Herrlichkeit freisetzen, auch wenn du über Livestream zuschaust. Wir wollen einfach jetzt diese Herrlichkeit Gottes freisetzen. Du kannst einfach, wenn du jemanden in deiner Nähe hast, kannst dich gerade jetzt verbinden oder verbind dich über, sag ihnen, sie sollen einschalten, wenn sie jetzt noch nicht bei dir im Wohnzimmer sind, sie sollen mit einschalten und dann verbindet euch im Geist und setzt die Herrlichkeit Gottes zueinander frei. Wir machen jetzt Folgendes. Ich sag's jetzt gleich, Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Du fragst einfach jetzt diese Person und sagst, wo möchtest du, dass die Herrlichkeit Gottes dich berührt und ein Wunder bewirkt in deinem Leben? Wo möchtest du das? Frag einfach die Person. Wo möchtest du das? Okay? Wo möchtest du das? Okay. Halleluja. Okay. Gut, du hast eine Antwort. Du brauchst nicht eine lange Sache, sondern einfach nur, wo möchtest du, dass die Herrlichkeit Gottes dich berührt? So, und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wenn es eine körperliche Sache ist, dann frag die Person, ob du die Hand auf die Stelle legen darfst, wo das Problem ist. Okay? Wenn es nicht okay ist, die Hand auf die Stelle zu legen, dann leg einfach die Hand auf den Kopf. Okay? Das ist immer okay. Ja? Dann leg einfach die Hand auf den Kopf. Okay, wenn es eine körperliche Sache ist. Wenn es keine körperliche Sache ist, dann leg einfach die Hand auf die Schulter und mach die einfach jetzt eins. Weil wir gehen jetzt gemeinsam in diesen Raum der Wunder. Aber jetzt pass gut auf, bevor du irgendwas betest, möchte ich einfach von vorne mit dir ein Gebet beten. Du betest mir einfach laut nach, ich bete es vor. Ja, einfach mit dem du dir bewusst machst, wer du bist und was jetzt aus dir hervorkommt und wo du dich verbindest wirklich mit den übernatürlichen Wegen Gottes jetzt bei dem, was wir jetzt tun. Okay? Seid ihr bereit? Also, da könnt ihr alle beten, auch die, die für die gebetet wird, könnt ihr das mitbeten, okay? Sagt einfach, Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist, um mir das Leben zu geben. Dein Leben, dein übernatürliches Leben. Wenn ich noch nicht dich aufgenommen habe, dann nehme ich dich jetzt auf. Dass du in mein Herz hineinkommst und mich erfüllst. Und wenn ich dich aufgenommen habe, dann sage ich jetzt, Christus in mir, die Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Ich mache mir deine Herrlichkeit in mir bewusst und ich setze sie jetzt frei zu der Person vor mir. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jetzt setz einfach die Herrlichkeit Gottes frei. Ich bete einfach von vorne und du setzt die Herrlichkeit Gottes frei. Vater, in dem Namen Jesus, Herr, setz dich deine Herrlichkeit frei. Überall hier im Raum als Leiter dieses Gottesdienstes, Herr, setz dich deine Substanz der Herrlichkeit Gottes frei. Überall hier im Raum, Herr. Ich setze deine Herrlichkeitswege frei. Überall hier im Raum in dem Namen Jesus, Herr. Deine übernatürlichen Wege, Herr. Deine übernatürlichen Möglichkeiten, Herr. Deine Grenzenlosigkeit, Jesus. Berühre die Menschen jetzt, Herr, mit deiner grenzenlosen Kraft, Herr. Mit deinen grenzenlosen Möglichkeiten, Herr. Mit deinen grenzenlosen Wundern, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Vater, wir befehlen in dem Namen Jesus, Herr, dass Körperteile in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Dass Organe in die Ordnung Gottes kommen jetzt in dem Namen Jesus, Herr. Herr, das Gewebe, das abgestorben war, zum Leben zurückkommt, Herr. Dass Organe, die nicht mehr richtig funktioniert haben, wieder normal funktionieren in dem Namen Jesus, Herr. Herr, dass Knoten sich auflösen, Tumore sich auflösen, Herr. Dinge, die nicht in den Körper hineingehören, jetzt schrumpfen und sich auflösen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wir setzen einen Strom der Herrlichkeit frei, Herr, auf jedes einzelne Körperteil, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Setz den Strom Gottes frei aus dir heraus. In Jesu Namen. Danke, Vater, für kreative Wunder. Danke, Vater, für Heilungswunder, Herr. Danke, Vater, für Wiederherstellungswunder, Herr. Danke, Vater, für Wunder in den Seelen, Herr. Danke, Herr, dass Befreiung gerade jetzt fließt durch die mächtige Herrlichkeit Gottes. Oh, setz einfach dieses Leben Gottes, dieses Zoe-Leben Gottes aus dir jetzt frei. Lass es einfach strömen in dem Bewusstsein. Sei kühn, sei mutig, sei nicht zurückhaltend. Dieses Leben in dir ist stark. Dieses Leben in dir ist offensiv. Dieses Leben in dir ist nicht einfach nur ein kleines, schüchternes Leben, sondern dieses Leben ist stark. Und es ist mächtig und es kommt hervor. In Jesu Namen, Vater, wir setzen eine Wunderkraft frei im finanziellen Bereich, Herr. Wir setzen eine Wunderkraft frei, Herr, in Wundern im Berufsleben, Herr, in der Arbeitsstelle, Herr, in der Familie, Vater. Wir danken dir für deine Wunderkraft, die gerade jetzt fließt, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke für deine Herrlichkeit, auch die über Livestream gerade jetzt fließt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, setz es frei, setz es frei, setz es frei, setz es frei in Jesu Namen. Setz seine Herrlichkeit frei. Oh Halleluja, oh Halleluja, oh Halleluja. Oh Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Von innen heraus, ja mehr, mehr, mehr. Ja, ja, ja, sei kühn und mutig. Und jetzt pass auf, wenn du die Herrlichkeit Gottes freigesetzt hast, dann mach's auch wie Jesus. Er hat nicht nur die Herrlichkeit Gottes in die Körper freigesetzt, sondern dann hat er am Ende gesagt, steh auf und geh umher. Oder strecke deine Hand aus. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Check es. Ja, lauf, renne, wo du vorher nicht rennen konntest. Beweg dein Knie, wo du vorher dein Knie nicht bewegen konntest. Ja, beweg deine Hüfte, wo du vorher Hüftprobleme hattest. Steh auf und tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Sprich es zu der Person. Hilf der Person dabei. Tu es im Glauben. Handle jetzt im Glauben. Handle im Glauben. Jesus hat im Glauben gehandelt und es ist passiert. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Ja, ja, ja, ja, ja. Es geht immer noch weiter. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Schau einfach, wenn es in der Seele war, lass sie einmal tief durchatmen. Und schau, wie sie ihr Gesicht verändert. Amen. Die Herrlichkeit Gottes verändert Gesichter. Amen. Halleluja. Beginn einfach Gott zu danken für dein Wunder. Wenn es etwas ist, was du nicht sofort checken kannst, beginn ihm einfach zu danken. Beginn ihm einfach zu danken für dein Wunder. Beginn ihm einfach zu danken für dein Wunder. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wie viele von euch sind von der Herrlichkeit Gottes berührt worden gerade jetzt? Lass mal die Hand sehen. Aber streck mal deine Hand aus. Wow. Überall. Halleluja. Gib mir mal Jesus die Ehre für all die Hände. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, manche müssen vielleicht noch länger checken. Oder du musst mal aufs Klo gehen und schauen, ob sich der Knoten aufgelöst hat, der vorher da war. Oder der Tumor oder was auch immer. Check einfach, was passiert ist. Gerade jetzt, was seine Herrlichkeit setzt sich frei. Seine Herrlichkeit setzt sich frei. Pass mal auf, nimm einfach irgendjemand und sag einfach, ich setze die Herrlichkeit Gottes frei zu dir gerade jetzt. In Jesu Namen. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt sagt der Person noch etwas. Du bist dazu bestimmt, ein Wunderwirker zu sein. Wo immer du hinkommst, setzt sich die Wunderkraft Gottes frei. Die Herrlichkeit Gottes durchdringt die Menschen und verwandelt sie in Jesu Namen. In Jesu Namen. Du bist ein Wunderwirker. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf. Pass mal auf. Lass uns einfach mal eine Zeugnisrunde machen, was Jesus getan hat. Halleluja. Wenn jemand ein Zeugnis hat von dem, was Jesus getan hat, entweder gerade jetzt, dass du gerade jetzt sofort gespürt hast, einfach, dass etwas passiert ist, oder vielleicht warst du das letzte Mal hier und du kannst seither bezeugen, weil du etwas checken konntest seither, was du damals nicht checken konntest. Einfach, wer einfach etwas bezeugen kann, was Jesus getan hat, einfach streck einfach mal deine Hand aus, damit ich sehen kann, und dann gib mir einfach gerade jetzt mal Zeugnis. Ich komme einfach durch. Wer möchte was erzählen, was Jesus getan hat? Wer kann was erzählen, was Jesus getan hat? Streck einfach deine Hand aus. Okay, ihr beide, fangen wir mal hier an, bist näher dran, komm kurz hierher und erzähl einfach, was Jesus getan hat. Du kannst auch schon kommen, genau. Ja, was ist passiert, gerade jetzt? Gerade jetzt hat, wie heißt du? Silvia für mich gebetet, und zwar habe ich gebetet, dass der Herr mir Heilungssalbung schenkt, damit ich Menschen in Heilung dienen kann. Wow. Das hast du gebetet. Das habe ich gebetet. Und das hat sie freigesetzt über dir. Ja. Mhm. Oh, aber nachher ist die Heilungssalbung ganz stark über meine linke Seite geflossen. Ja. Aber ich habe nicht für meine Heilung gebetet, aber ich habe links ganz viele Probleme von da bis runter. Und das hat der Herr so nebenbei getan. Wow. Und was ist da jetzt passiert? Was hat sich verändert? Ich weiß nicht. Der Arm ist besser. Und du konntest deinen Arm nicht richtig bewegen vorher? Und jetzt ist es besser? Und jetzt ist es besser. Und da? Ich habe so, ich glaub, weiß nicht, was ich habe an den Zehen. Ich habe das nie abgeklärt. Aber ja. So wie eine Neuropathie. Okay. Und jetzt, wie ist da? Kann ich noch nicht sagen, weil es kommt immer sporadisch. Okay. Aber einfach die Salbung gespürt habe. Wie sie durch deine linke Seite. Was ist die Ursache, dass in der linken Seite das Problem war? Du hast aber keinen Schlaganfall? Oder sowas? Nein. Aber ich habe ja auch mit der Bauchspeicheldrüse, wo du okay. ja schon mal gebetet hast, okay. dann habe ich hier Probleme mit an den Zähnen, okay. runter, aber nur auf dieser Seite. Wow, ich kann spüren, wie die Salbung Gottes immer noch, die ist immer noch ja. am Arbeiten, die geht immer noch ja. über deinen ganzen Körper. Ja. Komm mal her, Halleluja, die geht immer noch drüber. Halleluja, danke Jesus. Okay. Sie hat eigentlich beten lassen, dass sie Heilungssalbung hat für andere Menschen, aber Gott heilt sie selber in Jesu Namen. Danke Vater. Danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Nie wieder Neuropathieprobleme, nie wieder Schmerzen, nie wieder Bewegungseinschränkungen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Hast du Kinder? Ja. Halleluja. Aber ich sehe da eine Heilung in der Wiederherstellung einfach, in der Beziehung, in der Form. Halleluja. In Jesu Namen. Das kommt jetzt. Es kommt wieder in Ordnung. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Touch. Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte einfach so einen starken Druck auf der Lunge und auf dem Herz. Und ja, es wurde für mich gebetet. Ich hatte aber auch seelische Belastungen. Aber was ist jetzt passiert? Ja, ich kann einfach viel besser durchatmen. Wow. Und Amen. Ja, ich merke, das ist halt, frei dass geworden. Es einfach leichter wird und Halleluja. Leichter geworden ist. Amen. Ja, erfüllt dich. Die Freude am Herrn Amen. Ist deine Stärke. Ja, genau. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Das letzte Mal, wo ich hier war, hast du yeah. für mich gebetet, okay. dass ich schwanger werde. Oh, wow. Und jetzt bin ich mit einem Babybauch da. Wow, Halleluja. Weißt du, wie lange hattest du versucht, schwanger zu werden vorher? Gar nicht. Es hat sofort geklappt. Ja, nachdem ich gebetet habe, das verstehe ich. Ja. Aber davor hattest du lange Zeit, wo du nicht schwanger werden konntest, oder? Davor war es so, dass der Teufel mir einfach Angst gemacht hat und ich dafür nicht offen war. Okay. Also, es ging wie lange bist du schon verheiratet? Verheiratet seit 4 Jahren. Okay. Und seither hat er nie ein Kind bekommen, bitte? Nee, wir haben es nie versucht, weil da gibt es okay. halt noch eine Vorgeschichte. Okay, wegen der du Angst hattest. Ja, genau. Erinnerst du dich? Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Ja. Genau, und da habe ich mich halt nicht getraut. Und von heute auf morgen hat sich dann meine Denkweise verändert. Ich habe Gott gefragt, ist das dein Wille, nachdem ich auch bei dir war? Okay. Und danach wurde ich sofort schwanger und meine Halleluja. Ängste waren weg. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Oh, Halleluja, ich freue mich. Halleluja, preis den Herrn. Du kannst dich zusammentun mit der Anna. Wo ist die Anna? Die ist jetzt, guck mal, da ist der Bauch schon ein bisschen größer. Halleluja. Sie konnte 8 Jahre keine Kinder kriegen. Und die Ärzte haben gesagt, die einzige Möglichkeit, wie sie Kinder kriegen kann, überhaupt, ist durch künstliche Befruchtung. Aber das haben sie auch 2-mal versucht und hat nicht funktioniert. Und dann kamen sie vor ein Vierteljahren hier zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, so wie du heute beim Herrlichkeits- und Wundergottesdienst bist. Und ich hatte ein Wort der Erkenntnis für sie und habe zu ihr gesagt, bis in einem Jahr wirst du dein Kind empfangen haben. Amen. Und dann ist sie 3 Vierteljahr später ist sie schwanger geworden. Halleluja. Jetzt ist sie, wie viel Monat? 5. Monat oder 6.? 5. Monat. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Ist Gott nicht gut? Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wer möchte noch was erzählen, was Jesus getan hat? Ist noch jemand da, der was erzählen möchte, was Jesus getan hat? Streck einfach kurz deine Hand aus. Halleluja. Da hinten ist noch jemand. Hast du deine Hand ausgestreckt? Nee, das war was anderes. Okay. Wer möchte noch erzählen, was Jesus getan hat? Jetzt heb nur deine Hand, wenn du was erzählen möchtest, was Jesus getan hat. Jetzt grüßt du nicht deine Freundin und dein... Okay, ganz schnell. Ist noch jemand da? Sonst mache ich weiter. Ist noch jemand da, der noch ein Zeugnis erzählen möchte? Du, okay, was ist passiert? Wo war noch jemand? Habe ich übersehen? Da ist auch jemand. Okay, hier hat sich zuerst gemeldet. Wo war es hier? Hier, was ist bei dir passiert? Die haben für mich gebetet und ich habe gemerkt, dass etwas gegangen ist, dass ich freier geworden bin. Mhm. Und obwohl man nicht gemerkt, wie sich alles entspannt. Mhm. Hattest du vorher Schmerzen gehabt, oder? Schmerzen habe ich auch gehabt. Die sind besser geworden, aber die sind nicht ganz weg. Okay, aber du hast gemerkt, wie es leichter geworden ist. Ich habe gemerkt, wie es leichter geworden ist. Wo waren denn die Schmerzen? Mhm. Da hast du einen Schutz gehabt. Ja, und aber die sind jetzt gerade. Steißbein. Aber sie sind nicht ganz weg. Nee, okay. Das sind mehr Sitzbein, Steißbein. Okay. Steißbein ist. Pass mal auf, komm mal her. Weil ich sehe, Gott macht es komplett. Gott macht es komplett gerade jetzt. Wolfgang, ich brauche zwei Stühle. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Setz dich mal, genau, oder hier, genau, ist auch okay. Setz dich mal auf den Stuhl. Halleluja. Setz dich mal. Ja, ich glaube dir. Setz dich einfach da drauf. Halleluja. Einfach nach hinten, genauso nach hinten rutschen. Ja, so. Pass auf. Halt mal. Gib mir mal deine beiden Beine. Okay. Könnt ihr sehen? Unterschiedlich, deutlich unterschiedliche Länge. Siehst du? Okay, 1,5 Zentimeter. Ja? Das heißt, da ist was verschoben im Lendenwirbelbereich. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt ziehen würde, ja, ich könnte jetzt ziehen, so, passiert nichts. Merkst du? Passiert nichts. Also wenn ich ziehe am Bein, passiert nichts. Weil manche denken immer, ja, der zieht dann am Bein und dann passiert. So. Ja, das ist, weil es verschoben ist. Pass auf, ich habe gezogen, ist nicht passiert. Sei. In dem Namen Jesus, Bein, komm raus. In Jesu Namen, komm in die Ordnung Gottes. Jetzt, ja, schön, brav. Halleluja. Amen. Amen. Guck, jetzt passt. Amen. Hat das gesehen? Ich habe gezogen, nichts ist passiert. Dann habe ich einfach gesprochen in Jesu Namen, ganz entspannt. Und die Beine sind gleich lang. Halleluja. Preis den Herrn, steh auf. Halleluja. Beweg, machen wir es so. Danke, Jesus. Beweg deine Beine. So, wie ist es jetzt? Jetzt ist der Schmerz weg. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Gott hat es gemacht. Halleluja. Danke, Jesus. Genau, ich brauch's nicht aufräumen. Brauch's nicht aufräumen. Ist okay. Ist okay. Da haben wir das Mikro. Halleluja. Gib mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Schau, so eine treue Mitarbeiterin. Muss gleich aufräumen. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert gerade? Du wolltest auch noch was sagen, ne? Oder? Ja. Ich habe gestern im Gebet, war mir sehr schlecht und habe zweimal Spucken müssen. Und dann hat Marina, Irina und die Gruppe hat dann für mich gebetet. Und dann ging es ein wenig besser. Und Marina hat noch von zu Hause gebetet. Und gestern konnte ich dann in die Evangelisation auf der Straße mitgehen. Und seitdem bist du wieder fit? Weg, ja. Halleluja, seitdem bist du wieder fit? Ja. Preis den Herrn, Halleluja. Danke, Jesus, Erhörung von Gebet. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch haben gerade jetzt, als ihr für euch haben beten lassen, für was beten lassen, für ein Wunder beten lassen, das nicht im Bereich des Körpers ist, sondern zum Beispiel im Bereich der Finanzen oder im Bereich des Arbeitslebens, im Bereich irgendwelcher materieller Dinge, wer hat da jetzt gerade für ein Wunder beten lassen? Streck mal deine Hand aus, okay? Oh ja, ihr seid ja bescheiden, nur zwei. Okay, da auch noch jemand. Okay, weil ich glaube, dass... Weißt du, ich glaube, wir sind in einem Raum des Geistes, wo Gott wirklich Herrlichkeitswege auch durch Engel freisetzt. Amen. Und die nächste Zeit wird sehr interessant werden, auch in der Welt. Und es wird immer wichtiger, dass wir als Söhne Gottes die Herrlichkeitswege Gottes gehen und nicht die Wege der Welt. Es wird immer wichtiger, dass wir uns auf die Wege des Übernatürlichen mehr und mehr zu verlassen lernen, weil die Zeiten in der Welt, nach den Regeln der Welt, schwieriger werden. Deswegen ist es wichtig, dass du verbunden bist mit der Versorgungsquelle des Himmels und mit den Möglichkeiten des Himmels. Halleluja. Halleluja. Jemand ist hier in dem Bereich und da geht es um 3.000 Euro etwa, die du brauchst, um etwas erledigen zu können oder um einen Durchbruch zu haben. Hier in diesem Bereich um 3.000 Euro. Wen betrifft es bei dir? Ja. Ist das ein Kredit oder was, den du abzahlen musst? Oder was ist? Aha, das sind bestimmte Kosten, die einfach vor dir liegen. Ja, komm her. Halleluja. Und du weißt nicht, wo es herkommen soll, oder? Ja, genau. Streck einfach mal deine Hände aus. Du kommst mit leeren Händen zu Gott, aber er füllt sie. Halleluja. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für deine übernatürlichen Herrlichkeitswege, Herr. Herr, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Und so setze ich, Vater, jetzt in dem Namen Jesus deinen übernatürlichen Weg, deine übernatürliche Lösung, Herr, dein übernatürliches Wirken frei, Herr. Herr, wir wissen nicht, wie es geht, Herr, aber du hast deine Wege, du hast deine Möglichkeiten. Möglichkeiten. Und Vater, im Namen Jesus setze ich jetzt deine Engel frei um meinen Bruder, Herr, in Jesu Namen, Herr. Herr, dass sie ihn begleiten, Herr, und dass sie mit ihm gehen, Herr, und dass sie diese Dinge in die Ordnung Gottes bringen. Und Herr, indem er dir vertraut, Herr, indem er loslässt von sich selber, indem er nicht zweifelt, nicht Angst hat, sich nicht Sorgen macht, Herr, sondern einfach dir vertraut und vorwärts geht, Herr, wirst du ihm, ja, vielleicht manchmal in allerletzter Sekunde, aber du wirst ihm, Herr, die Lösung zeigen und du wirst die Lösung bringen. In dem Namen Jesu Christi. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streckt einfach mal alle eure Hände aus. Verbindet euch wirklich mit diesen Herrlichkeitswegen Gottes, die im Geist da sind. Da sind Herrlichkeitswege hier im Raum bereit für die Söhne und Töchter. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass wir als deine Söhne und Töchter, Herr, dass wir nicht vom Natürlichen geführt sind, Herr, sondern dass wir von deinem Geist geführt sind, Herr, dass wir vom Übernatürlichen geführt sind, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht Kinder dieser Welt sind, Herr, sondern Kinder des Himmels sind, Herr. In Jesu Christi Namen, Herr. Ich danke dir dafür, Vater. Danke, Heiliger Geist. Spiel einfach. Halleluja. Weil ich spüre, das sind Engel, die einfach in den Raum kommen. Engel. Die Dinge transportieren, Engel, die Befähigkeiten transportieren, Engel, die Möglichkeiten transportieren. Engel sind dienstbare Geister zum Heil derer, zum Dienst derer, die das Heil erben sollen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen hier im Raum wirklich Engel zur Seite stellst, Herr, für deine göttlichen Herrlichkeitswege, Herr. Auch über Livestream. Ich danke dir, Herr, dass du Engel zur Seite stellst, Herr, für deine übernatürlichen Herrlichkeitswege, gerade jetzt. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Da ist jemand hier in dem Bereich des Saals und du hast ein Problem einfach zu regeln in Bezug auf eine Familiensache. Das ist eine Familiensache, die geregelt werden muss, die ungeregelt ist, die verfahren ist. Und da braucht es wirklich ein übernatürliches Eingreifen Gottes, damit diese Sache geregelt wird, auch vom gesetzlichen, vom rechtlichen her. Wen betrifft das einfach hier? Gleich zwei. Okay, steht einfach auf, weil Gott berührt euch gerade jetzt. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für dein übernatürliches Wirken, Herr. Danke, Herr, für deine übernatürliche Regelungen, Herr. Danke, Vater, dass du dich bewegst zugunsten, Gott weiß, wer gemeint ist. Gott bewegt sich zu deinen Gunsten in Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Jetzt. Oh, Jesus. Das ist die Kraft Gottes. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott tut sein Werk. Gott tut sein Werk. Wir sind im Raum der Herrlichkeit Gottes. Der Raum wird immer höher, in dem wir gehen. Merkst du das? Es wird immer höher. Es wird immer übernatürlicher. Es hängt einfach damit zusammen, es sind immer mehr Engel da. Damit hängt es zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Streckt einfach nur mal eure Hände aus. Wenn es noch irgendetwas gibt, was du dir heute noch nicht abgeholt hast, worum du Gott gebeten hast, dann streck dich einfach gerade jetzt aus. Also Jesus geht durch den Raum, wie damals, als die blutflüssige Frau sein Gewand berührte. So geht wirklich der Saum seines Gewandes, wie es hier auf diesem Bild von Regina zu sehen ist, Herr, geht der Saum seines Gewandes jetzt durch den Raum. Und du kannst ihn berühren. Du kannst ihn einfach berühren. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Kraft geht von ihm aus. Kraft geht von ihm aus. In Jesu Namen. Oh. Kraft geht von ihm aus. Halleluja, Halleluja. Da ist Befreiung auch. Da ist Befreiung auch in dieser Kraft. Da ist Befreiung. Jeder Geist von Angst, jeder Geist von Schlaflosigkeit, jeder Geist von Minderwertigkeit verlässt jetzt die Söhne und Töchter Gottes hier in diesem Raum. In dem Namen Jesus, seine Kraft vertreibt jede Furcht. Gerade jetzt in Jesu Namen. Da ist Kraft, die ausgeht. Da ist Kraft, die ausgeht. Kraft geht aus. Kraft geht aus und nimmt jede Sucht weg. Jeden Geist der Sucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht, Drogensucht, Tablettensucht in dem Namen Jesus, Medikamentensucht in dem Namen Jesus. Kraft geht aus und nimmt diese Dinge weg jetzt in dem Namen Jesu Christi. Sei frei und los. Sucht nach Pornografie, Sucht nach bestimmten Filmen, nach Serien in dem Namen Jesus, weicht jetzt aus deiner Seele in dem Namen Jesus. Sucht nach bestimmten Handlungen, Sucht nach bestimmten Praktiken in dem Namen Jesu Christi. Es verlässt jetzt deine Seele in Jesu Namen. Kraft geht von ihm aus. Oh, da ist Kraft, die hineingeht in die Kinder Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich glaube, jetzt muss ich langsam zum Schluss kommen, sonst wird es zu heiß. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag mal, danke, Jesus. Halleluja. Oh, komm, du kannst anders danke, Jesus sagen. Komm. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Danke für deine Kraft. Oh, Halleluja. Ja, danke, dass du uns gefüllt hast mit der Kraft des Lebens, mit der Kraft des lebendigen Gottes, Herr. Mit der Kraft der Herrlichkeit. Danke, dass deine Herrlichkeit aus den Söhnen und Töchtern hervorkommt, aus jeder einzelnen Pore hervorstrahlt und durchstrahlt hinaus in die Welt. Danke, Jesus. Wir lieben dich, wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Amen. Halleluja. Oh, Herr. Jesus. Jesus. Halleluja. Wow. Wow. Wow, wow, wow, wow. Es wird wirklich immer stärker. Halleluja. Wow. Die Gottesdienste werden immer stärker. Ja, der Hunger nimmt zu. Halleluja. Das Wirken Gottes nimmt zu. Der Glaube nimmt zu. Halleluja. Wir leben wirklich in Zeiten der Erweckung. Amen. Weißt du was? Erweckung ist schon da. Halleluja. Sie hat in dir begonnen. Erweckung ist da. Preis den Herrn, die Herrlichkeit Gottes in dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die Erweckung. Oh, Glory. Oh. Gott tut was Neues, ihr Lieben. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Für alle, die keine Sonderveranstaltung bei uns verpassen wollen, wir haben jetzt im Juli haben wir unser nächstes großes Herrlichkeits- und Wunderwochenende. Da liegen Flyer hinten aus und zwar mit speziellen Gästen. Wir werden wieder ein Open-Air-Meeting auch unter anderem haben am Schlossplatz wieder. Wer gestern nicht dabei sein konnte, der hat die Gelegenheit. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, haben wir vorher eigentlich alle Bilder gezeigt, die wir haben. Wenn nicht, könnt ihr noch ein paar einblenden, weil es war wirklich hammerstark. Hunderte Leute haben das Evangelium gehört. Kranke wurden gesund. Eine Frau, die hatte Knieprobleme und Magenprobleme und wurde von allem geheilt. Sofort hat sich bekehrt zu Jesus. So viele starke Dinge, die passiert sind, einfach wirklich hammermäßig. Und in 4 Wochen haben wir ein noch größeres Wochenende, und zwar mit 2 hervorragenden Gästen, nämlich zum einen dem Philipp Schmerold, der kommt, den kennt ihr schon, der war schon öfters hier, ein wirklicher Erweckungsmann, weltweit, im weltweiten Dienst für Erweckung, macht überall Crusades, Zeichen und Wunder folgen ihm, wo immer er hingeht. Halleluja, ich war jetzt bei ihm und habe bei ihm gedient in Österreich vor kurzem, das ist ein starker Mann Gottes. Und dann der zweite ist der Jean-Luc Traxel. Und das ist, wer ihn noch nicht kennt, das ist, ich meine, der ist wirklich in einem extrem starken weltweiten Dienst. Also gerade, ich habe letzte Woche mit ihm telefoniert, da hat er mir gesagt, ja, nächste Woche geht er nach Südkorea und wird in der Gemeinde von Yonggi Cho predigen zum Beispiel. Ja. Also der predigt wirklich in Stadien, in Großevangelisationen mit zigtausenden von Leuten. Heilungen passieren, Zeichen und Wunder passieren. Er hat ein wunderbares Herz für die Menschen, für die Verlorenen, für die Kranken und so weiter. Totenauferweckung hat er auch schon erlebt. Also das wird so ein richtig hochkarätiges, megamäßiges Wochenende. Das dürft ihr nicht verpassen. Amen. Es sind 2 Flyer, die dafür gibt. Das eine ist das fürs Wochenende. Da hatten wir noch den Jean-Luc noch nicht mit drauf gehabt, weil da war noch nicht entschieden, ob er dabei sein wird. Aber deswegen haben wir noch mal einen extra Flyer gemacht, auch mit dem Jean-Luc. Also diese beiden Flyer sind für dieses Wochenende vom 22. bis 24. Juli. Nimm dir das vor, da dabei zu sein, weil das wird eine gewaltige, gewaltige Zeit werden. Genau, Anmeldungen auch für das Wochenende bitte über unsere Homepage. Meldet euch an. Für Open Air müsst ihr euch natürlich nicht anmelden, aber für die Veranstaltungen hier, es geht freitagabends los, 19 Uhr, dann Samstag 10 Uhr, 14 Uhr, 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr. Also das volle Wochenende, das volle Programm, gebt es euch einfach voll. Und ja, übernachtet einfach hier, wenn er von weiter her kommt, weil das Wochenende, das darfst du nicht verpassen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ja. So Leute wie Jean-Luc, die sind so beschäftigt im weltweiten Dienst, die kriegst du nicht so einfach zum Dienst hier vor Ort. Also wenn er hier ist, dann nutzt wirklich die Gelegenheit. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ist Gott gut? Ja. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wir wollen jetzt wirklich diesem guten Gott einfach auch geben von unseren Möglichkeiten, auch im Finanziellen. Wir wollen säen, wir wollen ein Saatkorn säen. Und weißt du, tatsächlich ist es so, dein Saatkorn kann verschiedene Zwecke erfüllen. Das eine ist, dass du Gott dankst. Ja, die Bibel kennt das Dankopfer. Du gibst ein Dankopfer. Das heißt, du dankst Gott für das, was er in deinem Leben getan hat. Du dankst ihm für die Wunder, die er heute getan hat. Du dankst ihm für das, was er in deinem Leben getan hat. Und der zweite Möglichkeit einfach dieses Opfers ist, du kannst ein Saatopfer geben. Das heißt, wenn es da zum Beispiel eine Vision gibt in deinem Leben, ein Ziel gibt in deinem Leben, eine Sache gibt in deinem Leben, für die du glaubst einfach, ja, dann kannst du dein Opfer nehmen und kannst es im Geist damit verbinden und kannst sagen, jawohl, ich gebe dieses Opfer als ein Saatopfer für diesen Durchbruch, für dieses Wirken Gottes, für dieses Wunder Gottes. In diese Vision hinein. Weißt du nicht, dass du dir von Gott was kaufen kannst? Es geht nicht darum, irgendwas zu kaufen, sondern es ist ein Ausdruck des Glaubens, weil das Wort sagt, das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert immer. Es ist das Gesetz auch im neuen Bund. Es gilt, was der Mensch sät, sagt Jesus, das wird er auch ernten. Amen. Paulus sagt, Gott lässt sich nicht verspotten, sondern was der Mensch sät, das wird er ernten. Das heißt, so wie wir säen, so werden wir auch ernten. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir das Reich Gottes an erste Stelle setzen und dass wir ins Reich Gottes säen, weil im Reich Gottes passieren die Dinge. Weißt du, dort werden die Schlachten entschieden. Im Raum des Geistes. Das ist ganz wichtig. Weißt du, all die Dinge dieser Welt, sie sind nicht immer so, wie du sie denkst, dass sie sind im Sichtbaren. Sondern was dahinter steht, sind die geistlichen Verhältnisse, sind die geistlichen Wirksamkeiten. Und da werden wir aktiv. Und da wollen wir hineinsehen heute Morgen. Und da wollen wir Gott glauben. Wenn du glaubst, dass hier ein guter Boden ist, dann empfehle ich dir zu säen, so wie der Heilige Geist dich führt. Wenn du nicht glaubst, dass hier ein guter Boden ist, dann brauchst du nicht geben. Sei vollkommen frei, das zu tun, was der Heilige Geist dir zeigt. Aber wenn du glaubst, dass ein guter Boden ist, wir geben jetzt die Eimer durch und dann kannst du das tun, was er dir zeigt. Hier vor Ort hast du immer die Möglichkeit, in bar zu geben. Oder mit der Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl kannst du die nutzen, dann bekommst du Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung, dann kannst du es von der Steuer absetzen oder auch wenn du den Betrag nicht dabei hast. Und wenn du über Livestream zuschaust, da werden die Infos auch eingeblendet. Da gibt es 3 Möglichkeiten, wie du geben kannst, entweder über unsere IBAN oder über die PayPal-Adresse oder über die Kreditkarte kannst du auf unsere Homepage geben. gehen und kannst dann über die Kreditkarte, kannst deine Kreditkarte nutzen, um zu geben und um zu säen. Halleluja. Preist den Herrn. Wir geben die Eimer durch. Während wir es durchgeben, ich lese hier mal ganz kurz zwei, drei Zeugnisse vor, auch jetzt gerade, was, weil es sind immer so viele Sachen, die reinkommen, deswegen muss ich immer ein bisschen auswählen. Aber hier zum Beispiel hat jetzt jemand geschrieben, das muss wohl jetzt am Donnerstag in der Glory Life Schule passiert sein, weil er schreibt hier, er hat es gestern erlebt und es war jetzt gestern oder vorgestern, wo er es geschickt hat. Und er schreibt hier, seit 12 Jahren hörte ich schlecht, weil viele Antibiotika-Infusionen mein Innenohr beidseitig schwer geschädigt hatten. Damals bekam ich viele Infusionen wegen Mukoviszidose. Gestern heilte Jesus beidseitig mein Innenohr, sodass ich jetzt keine Hörgeräte mehr tragen muss. Halleluja. Danke, Jesus. Ist das nicht stark? Preis den Herrn. Jetzt am Dienstag haben wir ja wieder Glory Häuser, also hier mal Zeugnisse aus dem Glory House auch noch. Hier zum Beispiel aus einem Glory House von der Nadja. Frau hatte seit 4 Wochen Rückenschmerzen. Nach dem Gebet war sie überrascht, dass sie keine Schmerzen mehr hat. Andere Frau ist mit Knieschmerzen gekommen und hat es niemandem gesagt. Während des Gebetes hat ein Mann ein Wort der Erkenntnis gehabt, für ihr Knie zu beten. Nach dem Gebet haben die Schmerzen sie verlassen. Ein Mann hatte die Diagnose Prostatakrebs bekommen. Wir haben für ihn gebetet und bei der nächsten Untersuchung hat der Arzt nichts mehr gefunden und hat ihn für kerngesund erklärt. Halleluja. Ist das nicht stark? Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Und hier, schau, wir haben ja heute auch wieder unser Gebetstelefon. 1 Stunde im Anschluss an den Gottesdienst können Menschen wieder anrufen und Heilungsgebet empfangen. Hier schreibt die Svetlana aus dem Gebetsdienst, montags können ja auch Leute anrufen, da schrieb sie, am Montag rief eine Frau an und das, schau, so macht Gott es. Svetlana kann Russisch. Also am Montag rief eine Frau an, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen war, beim Gebetstelefon an. Sie hatte viele gesundheitliche Probleme und suchte Hilfe im Internet. Also schaute sie Sid Roths TV-Show It's Supernatural an und sah sich die Sendung mit unserem Pastor Georg auf Russisch an. Die gibt es auch auf Russisch, die Sendung. Und sie fand heraus, dass er der Pastor von Glory Life in Deutschland ist. Sie ging auf unsere Website und fand die Telefonnummer der Gebetshotline. Ich war in der Gebetshotline, also die Russisch kann, stellte fest, und das ist auch interessant, sie stellte fest, dass mein Handy 0% Akku hatte. Aber auf übernatürliche Weise konnte ich mit dieser Frau telefonieren und etwa 30 Minuten ohne Unterbrechung mit ihr beten. Diese wunderbare Frau gab ihr Leben Jesus. Ich meine, wie viele von euch haben ein Handy, die wissen, wenn 0% angezeigt wird, dann kannst du nicht noch 30 Minuten telefonieren. Diese wunderbare Frau gab ihr Leben Jesus, konnte anderen vergeben und war tief berührt und erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Seine Liebe war sehr stark zu spüren. Danke dir, Jesus. Als ich am Ende des Gebets Amen sagte und sie es auch tat, schaltete sich mein Handy aus. Halleluja. Bin ich stark? Preist den Herrn. Wow, danke Jesus für all diese Wunder. Halleluja. Wir lieben dich, du bist der Wunderwirker. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gesät hat, Herr, ein Dankopfer gesät hat, ein Saatopfer gesät hat, Herr. Du sagst es, Herr, wenn wir Dank opfern, dann bahnen wir einen Weg schon wieder für die nächsten Wunder und für das nächste Wirken Gottes, Herr. Und du sagst, wenn wir ein Saatopfer säen, Herr, dann säen wir es, Herr, in einen guten Boden, Herr, und können erwarten, dass dieser gute Boden reichlich Frucht bringt, Herr, und dass sich, was wir gegeben haben, sich multipliziert, Herr, und zwar gemäß deinen Worten, Jesus, 30-fach, 60-fach und 100-fach in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wer es glaubt, dankt dem Herrn und ergreift's. Amen. Halleluja. Okay, hier haben wir den Heilungskorb. Ich glaube, manche wissen noch nicht, wofür es ist, weil er ist noch ein bisschen leer. Aber wenn du jemand hast, der nicht hier sein kann, Paulus sagt, oder das Wort Gottes sagt, bei Paulus haben sie die Tücher genommen, die Kleidungsstücke genommen und sie haben sie auf die Kranken gelegt und die Kranken wurden gesund. Ja, kannst reintun, genau wenn du was hast, kannst du es noch reintun, weil wir segnen jetzt diese Kleidungsstücke und wir haben schon so oft erlebt, dass Wunder passiert sind, einfach an Leuten, die nicht hier sind und die nicht hier sein können und sie erleben einfach die Kraft Gottes in dem Moment, wo das Tuch auf sie gelegt wird. Wir haben Sachen erlebt, Leute wurden befreit, kamen aus der Psychiatrie raus, jemand ist aus dem Koma aufgewacht, gehirntotes Baby aufgewacht, alle möglichen Sachen, die passiert sind, einfach durch diese Kleidungsstücke und Tücher. Deswegen, also das ist jetzt nicht die Sammlung für Rumänien, nicht, dass ihr euch zurückhaltend seid oder so. Wir gehen zwar nächste Woche nach Rumänien, wofür wir übrigens um euer Gebet bitten. Ja. Nächste Woche haben wir Herrlichkeits- und Wunderkonferenz in Rumänien, 3 Tage lang. Und dann am Montag haben wir dann noch 4 Interviews mit dem nationalen christlichen TV-Sender von Rumänien, wo wir einfach über die Herrlichkeit Gottes sprechen werden. Ich glaube, das ist eine strategische strategische Sache ist, die Gott uns hier zu tun gibt. Als wir das ausgemacht haben, da wussten wir noch nicht, dass es bald einen Ukraine-Krieg geben wird. Aber jetzt ist ja Rumänien quasi Frontstaat, wirklich da direkt neben der Ukraine. Die Leute haben große Angst auch vor Russland und so weiter. Und ich glaube, sie brauchen wirklich das frische Wirken des Geistes. Und dieser TV-Sender, zu dem wir gehen, Rumänien, muss man sagen, ist über Jahrhunderte lang sehr religiös geprägt gewesen. Und erst seit 15 Jahren gibt es dort einen 24 Stunden rund um die Uhr TV-Sender, der zum Beispiel solche Sendungen wie Sidroth und so weiter und einfach Übernatürliches sendet. Die haben mein Buch auf Rumänisch übersetzt, also mein erstes Buch Reise in die Herrlichkeit auf Rumänisch übersetzt. Bei denen werde ich jetzt die Interviews machen. Die Gemeinde von dem Pastor ist mit dem Fernsehsender verbunden. Die machen diese Konferenz und die sind extrem hungrig. Und ich glaube, dass wirklich die Herrlichkeit Gottes in diesem Land einen Unterschied machen wird. Amen. Glaubt ihr das auch? Halleluja. Also bete dafür, dass es eine gewaltige, starke Zeit wird. Okay, jetzt segnen wir die Kleidungsstücke und Tücher. Streckt einfach eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für alle diese Kleidungsstücke und Tücher, Herr. Herr, nicht einfach als Tücher, sondern wir danken dir, Herr, dass sie Menschen repräsentieren, die nicht hier sein können, Herr, aber die deine Kraft brauchen, Herr, die Zeichen und Wunder brauchen, Herr. Herr, die Heilung brauchen, die Befreiung brauchen, die Totenauferweckung brauchen, Herr. Und im Namen Jesus setzen wir deine Kraft frei hin zu den Menschen, Herr, in Jesu Namen. Und wo immer diese Tücher hinkommen, Herr, werden die Kranken gesund, Dämonen fahren aus und Tote werden auferweckt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Schreibt uns euer Zeugnis. Ja? Ganz wichtig, auch ihr, die über Livestream zuschaut oder wenn ihr ein Tuch jemand auflegt. Schreibt uns einfach das Zeugnis, was Jesus getan hat, an wunder@glorylife.de. Sag mal zu deinem Nachbarn, wunder@glorylife.de. Ja? Weil @glorylife passieren Wunder. So kannst du es dir einfach merken. Also sehr einfach zu merken, die Adresse wunder@glorylife.de. Okay? Also, da schreibst du dein Zeugnis hin, was Jesus getan hat. Auch heute nach dem Gottesdienst, wenn du einfach Sachen weiterhin feststellst, schreib uns einfach ein Zeugnis, schreib uns einfach deine E-Mail. Auch die, die heute schon ihr Wunder bezeugt haben, schreibt uns einfach nochmal eine E-Mail, sodass wir wieder andere auch damit ermutigen können. Und auch die, die vielleicht nachher noch vom Heilungsteam sich Hände auflegen lassen. Wir haben ja hier noch das Heilungsteam, das jetzt gleich beten wird. Bereit ist einfach, euch Hände aufzulegen. Wir haben die Heilungshotline, die jetzt eine Stunde nach dem Schlusssegen aber erst könnt ihr anrufen. Die Nummer könnt ihr schon mal einblenden. 071-58-175-810. Da könnt ihr anrufen und könnt für euch beten lassen. Also nutzt die Gelegenheit. Und, stimmt, noch eine Sache wollte ich euch auch noch sagen, wofür ihr auch beten könnt. Morgen sind Irina und ich in Frankreich. Per Zoom, Halleluja, auf einer Konferenz, aber eine starke prophetische Konferenz, Sohn Prophetik heißt der Dienst und Paris Tout est Possible, das sind zwei starke Dienste in Frankreich, die uns eingeladen haben, einfach einen prophetischen Herrlichkeitsabend für die französischsprachige Welt dort zu machen. Morgen Abend ab 21 Uhr könnt ihr reinhören auf dem YouTube-Kanal von Sohn Prophetik oder auch über Facebook Live wird es übertragen, also könnt ihr die Gelegenheit nutzen. Es ist Deutsch und Französisch, also das, was ich sage, wird auf jeden Fall, sage ich auf Deutsch und wird übersetzt auf Französisch. Manches andere ist vielleicht nur Französisch, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, ihr werdet was mitbekommen. Okay, gut. Preist den Herrn. Dann lass uns nochmal aufstehen zum Schluss zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Weil ich möchte diesen Gottesdienst nicht abschließen und keinen Schlusssegen sprechen, bevor wir nicht sichergestellt haben, dass wenn heute die Welt untergehen würde, was jetzt kein prophetisches Wort ist, sondern ich sage nur, wenn sie untergehen würde oder wenn du heute zum Herrn gehen wirst. Weißt du, manchmal kann es schnell gehen. Wir haben jetzt gerade einen Freund, kann man schon sagen, Freund, ich habe ein paar Mal dort gedient in der Gemeinde, Seminar gemacht, Pastor, ja, letzte Woche einfach plötzlich Herzinfarkt bekommen, zusammengekippt und war weg und hat nicht mehr reden können und ist zum Herrn gegangen, weißt du? Ich meine, ich weiß erst bei Jesus. Er ist zwar zu früh gegangen, definitiv, aber ich weiß erst bei Jesus. Weißt du, es zeigt einfach, wie schnell es manchmal gehen kann. Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, wir wollen nicht hier rausgehen. Wir sind in der Gegenwart Gottes, wir sind in der Herrlichkeit Gottes. Und es ist so wichtig, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, wirklich diese Gewissheit in seinem Herzen hat. Wenn heute dein Leben zu Ende wäre, ja, dass du dann weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du in der Herrlichkeit Gottes wärst. Dass du bei Jesus wärst. Weißt du, nur Jesus kann dich retten. Nur der Erlöser kann dich erlösen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die Erlösung liegt nicht in einer Religion. Die Erlösung liegt auch nicht darin, dass du sagst, ja, ich halte mich zum Christentum oder ich gehöre in irgendeine Kirche, sondern die Erlösung ist er. Das heißt, Johannes 17,3 sagt Jesus, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, sagt Jesus, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, das heißt, was du brauchst, ist lebendige, reale Erkenntnis von Jesus. Du brauchst Jesus real in deinem Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht sicher, dass Jesus wirklich Realität in deinem Leben ist, dann möchte ich dich heute ermutigen, wirklich gerade jetzt deine Gelegenheit zu ergreifen und ihn zu ergreifen und zu sagen, ja, Jesus, übernimm du die Kontrolle über mein Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte mit dir gemeinsam in die Ewigkeit gehen. Wenn ich heute sterben würde, möchte ich diese Gewissheit und diese Sicherheit haben. Dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Weil Römer 8, Vers 17 sagt, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn der Geist Gottes dir also Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist dieser Aufruf nicht für dich. Aber wenn der Geist Gottes dir nicht dieses klare Zeugnis gibt und du nicht diese Sicherheit hast, wenn da irgendeine Form von Unsicherheit ist, dann ist dieser Aufruf jetzt zum Schluss für dich. Und ich möchte mit dir und für dich persönlich beten, auch wenn du über Livestream zuschaust. Weil Gott möchte und ich möchte auch von ganzem Herzen, dass wir jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist oder der meine Stimme hört über Livestream, eines Tages mit uns im Himmel ist. Halleluja. Und wenn du nicht diese hundertprozentige Gewissheit hast, warum auch immer, weißt du, es kann manchmal Gründe geben, du bist irgendwie wieder weggekommen von Jesus, hast mal dich für ihn entschieden oder du hast dich noch nie wirklich für ihn bewusst entschieden oder Dinge sind einfach zwischen dich und Gott gekommen, was auch immer diese Unsicherheit bewirkt. Heute sollst du hier nach Hause gehen mit Gewissheit und mit Sicherheit. Wer ist hier, für den ich jetzt gerade beten soll? Und er sagt, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du betest, dass ich diese Gewissheit, dass ich mit dieser Gewissheit von hier heute weggehe. Streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Heb einfach deine Hand, wenn du sagst, jawohl, das möchte ich gerade jetzt, dass du da für mich betest, diese Gewissheit bekommen, um diese Gewissheit zu bekommen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du errettet bist. Jetzt bitte niemand umherlaufen, sondern einfach, ja, ich sehe die Hand, genau. Wer hebt seine Hand? Da hinten habe ich eine Hand gesehen. Streck einfach deine Hand aus, wenn du das möchtest, wenn du Gebet möchtest. Streck einfach deine Hand aus, okay? Ja, streck einfach deine Hand aus, okay? Weil ich hatte da eine Hand gesehen, genau. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt. Ich möchte gerade jetzt diese Gewissheit haben in meinem Herzen. Ja, da ist auch noch jemand, okay? Ist noch jemand da, der einfach jetzt diese Gewissheit haben möchte, der diese absolute Gewissheit haben möchte in seinem Herzen, dass heute, dein Leben heute zu Ende wäre, dass du bei Jesus bist. Ist noch jemand da, für den ich beten soll? Ich habe zwei Hände gesehen bis jetzt. Ist noch jemand da, wenn du über Livestream zuschaust? Du kannst auch deine Hand heben als ein Zeichen. Ich sehe sie zwar nicht, aber Gott sieht sie. Halleluja. Okay, jetzt pass auf, jetzt machen wir einfach Folgendes. Schließt einfach alle eure Augen. Und die ihre Hand gehoben haben, streckt einfach eure beiden Hände aus und sprecht mir einfach folgendes Gebet laut nach. Und die im Raum sind, ihr könnt es einfach laut mitsprechen zur Unterstützung. Lass uns einfach sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Dies ist das ewige Leben, dass ich dich erkenne, Jesus. Herr, ich lade dich ein. Komm jetzt in mein Herz. Breite dich in mir aus. Mit deinem Geist. Und mach du mein Leben neu. Von innen nach außen. Gib mir diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Wo ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme dein Blut jetzt in Anspruch und ich danke dir, dass du mich jetzt reinigst und dass du mich jetzt neu machst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Jeder, der jetzt einfach dieses Gebet mitgebetet hat, vielleicht ganz neu und einfach jetzt das möchte, komm einfach ganz schnell zu mir nach vorne. Ich lege dir einfach ganz kurz die Hand auf. Einfach komm einfach aus dem Reihen raus. Ja, genau. Komm einfach kurz raus, wenn du dich gemeldet hattest. Ja, komm einfach kurz raus, weil ich möchte einfach dir kurz die Hand auflegen als Bestätigung. Okay? Sei nur mutig. Genau. Halleluja. Komm her. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gewissheit. Ich danke dir für diese Klarheit, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es von heute an nie wieder einen Zweifel gibt, Herr, dass ihr Name im Buch des Lebens des Lammes geschrieben ist. In Jesu Namen. Er gehört dir und du gehörst ihm. In Jesu Namen. Amen. Komm her zu mir. Halleluja. Ja, im Namen Jesus. Vater, danke ich dir, dass du gesagt hast, dass wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. In Jesu Namen. Danke, Herr, dass jetzt das neue Leben, dass du Einzug hältst, Herr, in meiner Schwester jetzt. In Jesu Namen, dass du die Kontrolle übernimmst, ihr Leben. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wenn du noch weiter, warte mal, wenn du noch weiter gebeten möchtest, die Astrid ist einfach auch noch bereit, weiter für dich zu beten. Und, achso, du, stimmt, oder Svetlana, genau. Genau, und die ist auch bereit, dir noch was Kleines zu schenken. Dann einfach nimm noch kurz mit dir Kontakt auf, okay? Gib mal einfach Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr Lieben, ihr dürft noch mal Platz nehmen. Jetzt kommt zum Schluss die Astrid und gibt euch noch die Ansagen für die kommende Woche, was wichtig ist noch für die kommende Woche. Und hört gut zu, passt gut auf, damit ihr wisst, was Sache ist. Und dann komme ich zum Schlusssegen und dann wird die Hotline auch freigeschaltet und ihr könnt noch Gemeinschaft im Café haben. Okay, Astrid, komm nach vorne. Ach so. Hand und Gegenwart Gottes ist einfach der Verstand ausgeschaltet, aber das macht nichts, das tut uns gut. Jetzt kommen die Ansagen. Und der Gottesdienst heute war nicht das Ende der Herrlichkeit, sondern es geht einfach weiter nächste Woche. Bitte alle Eltern direkt im Anschluss an den Gottesdienst persönlich ihre Kinder im Kinderdienst abholen. Und im Café könnt ihr noch Gemeinschaft haben, da gibt es noch Brezeln, süße Stückle und genießt die Zeit der Gemeinschaft. Und um 15 Uhr wird das Café dann geschlossen. Am Montag, 27. Juni, wie der Pastor Georg schon gesagt hat, um 21 Uhr, Livestream prophetischer Herrlichkeitsabend mit Pastor Georg und Irina Karl für den französischsprachigen Raum in Deutsch und Französisch auf dem YouTube-Kanal Sohn Prophetik von Eric Peschot. Am Dienstag, 28.06. ab 19 Uhr gibt es wieder unsere Gloryhäuser. Juhu! An verschiedene Orten der Region und darüber hinaus, auch in der Schweiz und in Frankreich. Und eine Liste von allen Gloryhäusern findet ihr an unserer Pinnwand im Café oder auf unserer Website. Da könnt ihr euren Ort, wo ihr wohnt, eingeben. Und da wird euch das Gloryhaus angezeigt, das in eurer Nähe ist. Und ich kann euch nur ermutigen, kommt zum Gloryhause, erlebt ihr wieder die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes und habt Gemeinschaft mit herrlichkeitserfüllten Söhne und Töchter Gottes. Am Donnerstag, 30.06., 17.30 Uhr, Treffen zur Schatzsuche mit Manuela im Gebetsraum. Wer zum ersten Mal mitkommen möchte zur Schatzsuche, meldet euch einfach bei unserer Manuela. Donnerstag, 30.06., haben wir wieder ab 19 Uhr unser Gebet. Es ist immer auch total stark für ein frisches Wirken des Geistes in unsere Nationen, eine mächtige Erweckung und neue Ebene der Kraft in unser aller Leben. Ab 19 Uhr wird es über Livestream übertragen und dann geht das Gebet nahtlos über um 19.30 Uhr in unsere herrliche Glory Life Schule, die Schule für Weltveränderer. Seid möglichst live dabei, um auch von den Aktivierungen optimal zu profitieren. Und ihr könnt euch zur Schule anmelden, entweder über unsere Homepage schule.glorylife.net oder aber auch über unser Formular, das am Infoständer ausliegt. Und wenn ihr euch zuerst noch informieren möchtet, was wir da alles machen in der Glory Life Schule, dann dürft ihr gern dreimal schnuppern und danach euch entscheiden, dass ihr euch anmeldet. Dann haben wir von Freitag bis Montag 1. bis 4. 7. die Herrlichkeitskonferenz, von der Pastor Georg vorher schon gesprochen hat, in der Holy Trinity Church in Timișoara in Rumänien. Und am Montag sind die Fernsehinterviews bei Alpha Omega TV. Und bitte betet mit für diese besonderen Events. Es ist ein ganz wichtiger Event, der viele geistliche Auswirkungen haben wird. Am Samstag, 2.7. um 15 Uhr ist wieder unser Kaffee der Begegnung. Und wir laden alle ukrainisch-russischsprachigen Geflüchteten und ihre Freunde herzlich zu diesem Kaffee ein. Es gibt kostenlosen Kaffee, kostenlosen Kuchen, persönliche Begegnung, Musik und Worte der Ermutigung und das alles auf Russisch. Und für Kinder gibt es Spiel und Spaß in der Kinderbetreuung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Abholdienst kann organisiert werden. Und Flyer dafür liegen auch in unserem Infoständer aus, in Deutsch und auch in Russisch. Und jetzt haben wir noch eine Bitte, wer sich vorstellen kann, hier einfach mitzuhelfen bei diesem Kaffee. Das heißt Kuchen backen oder auch bei dem Kaffee direkt an dem Tag Kuchen auszugeben oder Kaffee einzuschenken. Bitte meldet euch doch bei Svetlana oder der Tetjana. Steht ihr gerade mal auf, damit wir sehen, wer ihr seid. Ach, Svetlana ist schon im Kaffee draußen. Ist die Dame, wo immer im Kaffee auch Sachen ausgibt. Meldet euch einfach bei Svetlana oder Tetjana. Dann am Sonntag geht es wieder weiter. Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum um 10 Uhr. Ladet eure Verwandte und Bekannte ein. Und parallel gibt es wieder Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Und die Anmeldung ist von 9.45 Uhr bis 10 Uhr für den Kinderdienst. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit. Wir möchten ab nächsten Monat unser Abendmahl wieder mit frischem Brot, Saft und Wein feiern. Ja, das ist schön. Und wer möchte einmal im Monat sonntags, also immer wenn dann natürlich das Abendmahl ist, vor dem Gottesdienst gerne bei den Vorbereitungen fürs Abendmahl mithelfen? Das ist so ein starker Dienst. Also ich habe den auch viele lange Zeit gemacht und da ist so eine Salbung Gottes da, wenn man den Wein und den Saft einschenkt und das Brot schneidet. Und wir freuen uns einfach auf 3 Personen, die sich für diesen Dienst zur Verfügung stellen. Und meldet euch einfach bitte bei mir. So, dann gibt's noch die letzte Ansage, die vorletzte. Growing in Glory, Fernsehshow mit Pastor Georg auf It's Supernatural Network ISN. Jeden Samstag um 9 Uhr morgens und um 21 Uhr abends. Und zu sehen ist es weltweit über die kostenlose ISN-App oder über die Webseite www.sidroth.org/ISN. Und alle sonstigen Termine findet ihr in unserem Infoblatt Aufbruch. Das ist auch am Infoständer wieder draußen, im Vorraum vor dem Gottesdienstraum. Jetzt bin ich rausgekommen. Ihr findet den Aufbruch genau vorne im Infoständer mit alle weiteren Termine und aktuelle Berichte aus unserem Gemeindeleben. Amen. Halleluja. Jetzt kommt unser Schlusssegen. Pass auf. Den Schlusssegen, den darfst du deinem Nachbarn zusprechen, weil der Segen Gottes ist in dir. Sag mal zu deinem Nachbarn. Der Segen Gottes ist in dir. Jesus Christus. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Leben selbst ist in deinem Innersten. Und von dort her kommt es mehr und mehr hervor. Es durchdringt dich von innen nach außen. Es durchdringt jede Pore deines Seins, jede Zelle deines Körpers. Und seine Herrlichkeit wird immer mehr durch dich sichtbar. Wo immer du im Alltag bist, du strahlst blitzend mit hellstem Licht. Und Zeichen und Wunder folgen dir. Und Menschen werden hereingezogen in das Reich Gottes und treffen eine Entscheidung für Jesus. Weil du ein Kanal bist führt dieses Leben. Das ewige Leben. Und das bist du. Nicht nur heute, sondern auch morgen. Und die ganze Woche. Und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. Amen. Halleluja. Habt den besten Sonntag. Kommt ganz gut nach Hause. Eine Stunde lang ab jetzt ist das Gebetsteam bereit, für euch zu beten. Ihr könnt anrufen 0715817 5810 über Livestream bzw. über Telefon. Und das Heilungsteam ist auch noch hier vorne und betet für die Kranken. Ansonsten Kaffee, gibt es was Leckeres. Also den besten Sonntag euch. Ciao.